Philipp, das Intro läuft. Das Intro läuft. Juan fez o levantamento, Ronaldo Angelim, dividida, tocou contra! Willkommen zu einem etwas unorthodoxen Start in eine unorthodoxe 4-11er-Ausgabe. Liegt ganz einfach daran, Poccio liegt mit, ich weiß nicht, ob es kompletter Nierenversagen ist oder einfach nur kompletter körperlicher Ausfall. Auf jeden Fall, Poccio lässt sich entschuldigen, er ist im Arsch. Im Grunde genommen ist das die Diagnose, die ich jetzt hier über die Ferne geben kann. In Rickies oder? Bitte, was sagst du? In Rickies? Nein. Mm-mm. Nee. Ricky schreibt gerade was und ich bin echt extremst gespannt. Okay. Das andere Ding, du hast es gerade angesprochen, Ricky wollte eigentlich heute mit dabei sein, aber ich glaube, ihm geht's nicht ganz gut, ganz so gut. Er ist aber definitiv fähig, den Stream hier heute loszujagen. Ricky geht's super. Okay, ihm geht's ihm gut. Aber bevor ich mich selbst noch ein bisschen weiter verwirre, sage ich herzlich willkommen, Philipp, zu der allerersten Ausgabe nur mit uns beiden. Es ist schon ein bisschen romantisch. Es ist sehr romantisch. Ich weiß nicht, warum es für dich nur ein bisschen romantisch ist. Für mich ist es unglaublich romantisch. Und ich habe mich ja jetzt auch ein bisschen in dich verliebt, nachdem ich dich gesehen habe. Weil pass auf. Ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist und du das im Nachhinein rausschneiden willst, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Nein. Weil mir hat ein Hörer, oder vielleicht ist es auch ein Kumpel von dir, ich glaube es aber nicht, hat mir so einen, er so, ja, so geil, wo Chris und Ricky bei Late Talk oder sowas. Bei oder Late Night. Bevor du diese Geschichte weitererzählst, musst du dich mir jetzt aber 18 Kilo leichter vorstellen. Das finde ich sehr, ich habe mich die ganze Zeit gedacht, soll ich ein Späßchen machen? Soll ich sagen, Mann, hat der einen Hundenkopf? Aber ich dachte, nee, das machst du nicht. Dich hat sowas auch gestört. Aber auf jeden Fall, ich war schwer begeistert, wie ihr den Böhmermann getrollt habt und der Ricky auch. Ihr habt ja überhaupt keine Hemmung. Und nein. Obwohl ich Böhmermann sehr mag, ja. Ja. Und ich weiß nicht, wie, vielleicht, ich habe es nur so stückchenweise geguckt, ich konnte es erst gar nicht glauben. Wie kam es denn zu dieser Geschichte mit deinem einen Hoden, den du hast sehen lassen? Hast du den Mopscast gehört? Nee. Ja, also erstmal dazu muss ich sagen, ich glaube, die Motivation von Ricky da anzurufen und den Böhmermann zu trollen, ich mag Böhmermann auch. Ricky mag ihn überhaupt nicht. Ich glaube, das war sein Antrieb, da anzurufen, ihn so ein bisschen zu trollen. Das Hoden-Ding war, ja, das war so ein Mörder-Gag von Böhmermann. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon in den letzten 24 Monaten 21.000 Mal erzählt. Aber ich war sturzbetrunken an diesem Abend. Sturzhacke betrunken mit meinem Kumpel. Wir haben vorher ordentlich gebechert. Dann gab es vom NDR gesponserte alkoholische Getränke. Und als der Aufnahmeleiter gesagt hat, in 90 Sekunden geht's los, habe ich mir gedacht, mein Gott, das schaffe ich ja locker noch aufs Töpfchen, hätte ich was gesagt, um nochmal Wasser zu lassen. Das habe ich auch geschafft. Ich habe dann richtig den Countdown vom Aufnahmeleiter gehört, als ich dann zurückgerannt bin, diese Rampe runter und bin dann allerdings unglücklich über ein Kamerakabel gefallen. Sprich, der Saal war sehr still. Es hat nur ein Mann geredet und es war nicht Böhmermann, der den Countdown zum Sendestart zeremoniell vorangetrieben hat. Und ja, dann habe ich mich tatsächlich über dieses Kabel geworfen und habe mich komplett auf die Fresse gelegt. Und ja, und in dem Fall war ich dann das Gespött des Abends und Böhmermann hat dann zu mir gesagt, ob ich über meinen herausgefallenen Hoden gefallen wäre. Das ist natürlich ein Mörder-Gag. Das ist ein Mörder-Gag, absolut. Deswegen erzähle ich die Geschichte auch so unfassbar gerne. Dann hatte ich halt meinen Spitznamen davon getragen. Aber Philipp! Ja, wir müssen jetzt allerdings. Wirklich? Was war denn da los? Was war denn da los? Mein Lieblingssatz von dir. Warum? Ja, den hast du gesagt, als weil du dich so, weil der deutsche Michel in dir das nicht akzeptieren konnte, dass der Ghanese oder was Nigerianer seine Buck so weit unten hatte. Sag mal, was war denn da los? Und das fand ich so schön, weil ich nicht wusste, ob das so ein bisschen, ob das auch so ein bisschen bewusst so übertrieben vom intoniert war oder ob es Absicht war. Aber ich fand's total geil. Ich habe so laut gelacht, als du das gesagt hast. Sag mal, was war denn da los? So diese Empörung über diese unflätige Hosentragweise. Aber ich bin völlig weg. Der Witz ist ja. Ich hatte vor dem Brasilien-Spiel Angst. Ich habe gedacht, das wird wieder was, wo wir die besten Karten haben und der ist weg. Und ich habe echt schon gesehen, wie man dann so, tja, und da haben sie doch, ich sehe dann schon richtig so die Tore, die reingehen bei uns und wie dann alles zerträumt, zerbrochen ist. Und ich habe auch, meine größte Angst war, ja, wenn man jetzt mal von diesem Neymar-Geschichte absieht, dass er so übel gefoult wurde, ist, wenn man in Retrospektive sich nochmal das Kolumbien-Spiel zu Gemüte führt, haben die Brasilianer da extrem übel gespielt und hätten eigentlich schon in der ersten halben Stunde 4 gelbe Karten kriegen müssen, haben aber keine einzige bekommen. Ja. Und deswegen hatte ich ein bisschen Angst, dass wir gegen 12 Mann spielen. Das kann ich nachvollziehen, absolut. Diese Bedenken hatte ich auch, aber die ersten 15, 20 Minuten, die gingen in die Richtung, wie ich es mir aber auch nicht vorgestellt habe. Ich habe gedacht, da spielen zwei Weltklasse-Mannschaften gegeneinander. Die sich bestenfalls gegenseitig neutralisieren und vorsichtig rantasten. Nein, die Brasilianer sind ja losgestürmt und haben absolutes Pressing gespielt, bis dann auf einmal sich die Deutschen gedacht haben, das können wir fast noch besser. Wir schieben uns einfach mal kurz schnell 5 Tore. Und dann ist hier aber auch die Geschichte gegessen. Also im Prinzip, von der ersten Minute an bis zur 93. lief das Spiel nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und damit meine ich auch die ersten 15 Minuten oder 20 Minuten, als die Brasilianer, das muss man ja so sagen, so ehrlich können wir Deutsche ja sein und so selbstkritisch, da waren sie schon besser. Aber hallo. Also nicht nur wir haben gut gespielt, wir, finde ich übrigens auch so bescheuert, aber nicht nur die deutsche Mannschaft hat gut gespielt, sondern die Brasilianer waren auch völlig neben sich. Mhm. Und mein Mann wirklich wieder des Spiels, auch wenn er diesmal nicht so aufgefallen ist, Neuer hat wieder so ein, zwei Paraden gehabt, wo ich dachte, hey, wir haben aber auch echt noch so ein zugemauertes Tor. Das ist auch noch so ein Vorteil, den wir haben. Und das ist einfach, der Joke, der heute die ganze Zeit bei uns hier in Holland gemacht wurde, den ich gleich umgedreht habe heute, war, hey, gegen wen spielt Deutschland nochmal heute Abend? Dann so gegen Brasilien. Und dann so, hey, was ein Zufall, gegen die spielen wir am Sonntag auch. Und, okay. Und ich mache es jetzt andersrum. Und ich habe es bei einem probiert, der irgendwie gesagt hat, oh, wow, auf meinem Facebook irgendwie so cool, Deutschland, wow. Und ich so, gegen wen spielt Holland morgen nochmal? Und er so, keine Ahnung, aber am Sonntag spielen wir gegen Deutschland. der kannte den oder er hat ihn ankommen sehen. Und ich war echt, was schade ist, ich bin Freund von Spannung, ja. Ich will zum Beispiel beim Elfmeterschießen, will ich eigentlich, dass es sich bei den letzten beiden Elfmetern immer noch mal egalisiert, damit noch mal irgendwie 3, 4 nachgeschoben werden. Bis die Torhüter schießen müssen. Genau, aber heute war es natürlich echt ein bisschen so, dass man nach dem 5-0, klar, Fußballfest, hoho, super, aber das natürlich auch ein bisschen langweilig war und ich muss sagen, auch wenn mir das keiner abnimmt, mir hat es ein bisschen ins Herz gebrochen, als sie dann auch noch dieses weinende Kind, der war vielleicht 6 Jahre alt und es hat mir richtig wehgetan. Und es war ihm dann auch fast unangenehm. Und dann war es einem auch unangenehm, der holländische Moderator hat gesagt, als das 7-0 gefallen ist, die Deutschen haben kein Gefühl dafür, wo die Grenze für das brasilianische Team ist, wie viel die ertragen können. Und dann hat er aber so eine Minute später gesagt, ja gut, was sollen sie machen, in ihr eigenes Tor schießen? Und er hat immer wieder nebenbei gesagt, dass er Berichte bekommt, dass in dieser Stadt schon an diversen Stellen Brände gesetzt wurden. Und dann hat er aber später gesagt, dass das vor allem brasilianische Flaggen waren, die verbrannt wurden. Also, doch echt. Und ich meine, die Brasilianer sind wirklich, ich finde es so übel, wenn man seine eigene Mannschaft, wenn es nicht läuft, auspfeift. Mhm. Und dann hatten sie es auf einen Typen ganz besonders aufgesehen. Wer war denn das nochmal? Da kannst du Fred, mir wahrscheinlich. Glaube ich. Warum denn? Was hat Fred? Was ist mit Fred? Fred ist... Wo ist Fred? Das fragt man sich des Öfteren. Das hat sich auch Til Schweiger schon vor einigen Jahren gefragt. Nee, war das Til Schweiger? War das nicht? Doch, das war Til Schweiger. Florian Maria Fitz. Nee, wie heißt er? David Maria Florian? Nee, es war, ich habe mir mal, ich hatte eine Zeit, ja, wo ich, wenn man im Exil lebt, ja, wo man denkt, ach, irgendwie muss es doch mal so eine seichte deutsche Komödie und da habe ich mir da mal irgendwie so ganz viele deutsche Komödien eingepackt und habe gedacht, wo ist Fred? Scheißegal, war irgendwie so 5 € Amazon, hau ich auch mit in den Einkaufswagen. Damals, wo man sich noch DVDs gekauft hat, ja. Ja. Und, das ist wirklich der schlechteste Film. Oder verwechsel ich was? Ist nicht mit dem, wo ein Behinderten spielt, der bei so einem Basketball-Ding irgendwie Freikarten oder er spielt einen Typen, der einen Behinderten spielt, ganz schlecht. Til Schweiger. Ich glaube, dieses Fass aufzumachen, um den schlechtesten deutschen Film hier irgendwie zu announcen, nebenbei in einem Fußball-Podcast, das ist schwierig. Ich glaube, da müssen wir Überstunden machen. Aber, was ist mit Fred? Warum? Ja, ist mit Fred? Warum wird der ausgepfiffen und die anderen? Fred wird since day one, seitdem der sein Stelldichein in der brasilianischen Nationalmannschaft gegeben hat, ausgebuht. Liegt ganz einfach daran, dass er atypisch für einen Brasilianer spielt. Er läuft wenig, er spielt nicht elegant, er ist jetzt auch nicht optisch so ein Hingucker mit seiner Rotzbremse, die er jetzt am Anfang des Turniers auch noch hatte. Also Fred verkörpert all das, was ein brasilianischer Fan eigentlich gar nicht sehen will. Ich meine, du hast dann Neymar natürlich und einen Hulk, die sind laufstark, trickreich, schnell. Das ist alles Fred nicht. Und obendrein schießt Fred auch noch wenig Tore. Er hat im Confed Cup, da war er, glaube ich, sogar Torschützenkönig. Da, merkwürdigerweise, hat es geklappt. Aber Fred ist da wirklich so die Galionsfigur dessen, dass man sagt, ey, den suchen wir uns aus, den picken wir uns da raus. Wegen dem ist dieses Spiel den Bach runtergegangen. Also, ich glaube, daran kann man es festmachen, dass er einfach alles das verkörpert, was ein brasilianisches Heißblut oder so, keine Ahnung, wie man das nennen will, verkörpert. Ich glaube, das ist es einfach. Er ist großgewachsen, statisch und ein langweiliger Spieler. Da musst du auch mal gucken, was für Alternativen hast du. Und hast du halt noch diesen Joe, das ist halt auch keine Granate. Und ich weiß noch, im Vorfeld zu diesem Turnier haben wir in diesem Podcast noch darüber geschwärmt, wie unfassbar geil diese Offensive ist. Und mit Fred hat man da noch einen Fixpunkt vorne, der zur Not die Dinger immer noch per Kopf oder aus der Drehung reinmacht. Und naja, ich glaube, das war ich, der diese Äußerung getätigt hat. Ich muss ja gestehen, dass ich das erste Tor verpasst habe. Und Achtung, Joke. Und bei Tor 2 und 3 dachte, das wäre die Wiederholung des ersten Tores. War aber kein Zonk drin am Ende. Nee, ich habe wirklich das erste Tor verpasst. Und habe ich gedacht, scheiße, Mann, und ich muss jetzt aufhören, weil ich war nebenbei noch mit jemandem Wichtigen am Chatten. Ja. Nicht mit dir in dem Fall, aber hätte ja auch sein können. Aber und habe gesagt, scheiße, ich muss echt aufhören. Und dann kam da eine Parade, es war einfach nicht, man hat sich echt, ich glaube, jeder hat sich zu Hause umgeguckt und gesagt, ist das wahr? Ist das wirklich wahr? Aber wir hatten gerade ein paar technische Verbindungsprobleme, aber jetzt läuft eigentlich alles wieder. Okay, du hast gar nicht gehört, war auch nicht so wichtig eigentlich, wie immer eigentlich. Wenn ich mal eine Minute wegfall, merkt es auch keiner wirklich. außer dass diese unangenehme Geräuschkulisse weg ist. Aber was ich sagen wollte, man muss ja relativieren, ihnen haben nun mal die beiden wichtigsten Männer gefehlt. Stell dir vor, bei uns würde Lahm und Müller fehlen. Ja, aber meinst du denn wirklich, dass wenn Neymar und Thiago Silva gespielt hätten, dass es... Ja. Neymar ist so ein Robben, das ist so ein Ego-Typ und der will und der will es vor allem auch für sich selber und ich glaube, also natürlich sage ich jetzt nicht, wir hätten verloren, wenn aber das werden die Brasilianer sagen. Aber ich glaube, dass nicht nur spielerisch, ja, nicht nur, dass die Spielfiguren, die auf dem Platz zur Verfügung standen, praktisch schlechter einsetzbar waren, sondern dass auch irgendwie in ihrem Kopf das so war und als dann das Tor gefallen ist, da war irgendwie war weg. Weg. Und ja. Es ist schwer. Also zum einen muss ich sagen, Dante, erstes Spiel bei dieser WM, gleich ein Halbfinale und gleich 7-1 verloren. Für den tut's mir ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat zumindest Müller nochmal getreten. Ja, was? Das war aber fies, oder? Ja, ich hatte, das war die Spannung für mich in der zweiten Hälfte, ob Brasilien uns aus Frust uns irgend so ein Müller oder irgend so einen so richtig kaputt tritt. Das habe ich mir auch gedacht, dass sie sich den Lahm nochmal vornehmen oder irgendwie sowas. Das ist so ein ganz wichtigen. Am schlimmsten. Einmal gab es ja diese Situation. Wie heißt dieser Lockenkopf nochmal? Also dieser helle Lockenkopf? David Luiz. Der einmal so gefrustet gegen Müller getreten hat, so, also wollte oder so in die Luft. Da habe ich gedacht, oh. Aber was auch ein großer Moment war, ist, wie ernsthaft und ehrlich sich Neuer aufgeregt hat, als er ein Tor reinbekommen hat. Als ob irgendwie wirklich noch was auf dem Spiel stehen würde. Der hat noch richtig so seine Mitspieler angemotzt. Fand ich super. Schweinsteiger hat sich dann auch nochmal Özil gepackt, weil der ja der Initiator dieses Konters war oder dieses, ich weiß nicht, Konters. Deutschland war ja dann im Grunde genommen gar nicht mehr großartig im Gegenangriff. Das hat er ja dann eigentlich nur noch hin und her geplätschert, das Spiel. Hat ihm eine gescheuert, das haben die Kameras nicht eingefangen. Mhm. Ne? Aber es ist wirklich der Wahnsinn, wenn wir später zu unseren Noten kommen, ist es der Wahnsinn. Deutschland gewinnt im WM-Halbfinale gegen Brasilien 7-1 und negativ ist mir aber irgendwie immer noch Özil in Erinnerung geblieben. Ja, der ist der nicht einmal sogar so ganz ungeschickt ausgerutscht oder irgendwas? Ja. Ja, die Szenen, die bleiben von Özil. Warum sind alle eigentlich so gegen Özil? Aber zu Recht natürlich, aber der Özil, das wird so Jogis Ding, wo er seinen Dickkopf durchsetzt. Übrigens, ich weiß nicht, ob es ein Halbfinal-Rekord ist, aber mein australischer Nachbar hat ein spaßiges Posting gemacht und hat gesagt, man muss ja mal gucken, wo die nicht schlecht Deutschland, aber die wahren Standards liegen woanders, weil Australien hat mal in einem Länderspiel gegen Samoa 31-0 gewonnen. Dazu muss man aber sagen, dass in Samoa das Fußballnationalmannschaft aus dem örtlichen Klempner, dem Bäcker, dem Gärtner und was weiß ich was besteht. Aber trotzdem lustig. Stellt sich bei dir, ich habe mir spätestens beim 6-0, da saß ich da, und ich habe mir gedacht, worüber könnten wir denn heute eigentlich in dieser Sendung reden? Weil eigentlich kann man ja nur richtig Gesprächsstoff aufsammeln, wenn was scheiße gelaufen ist. Und das kann man sagen, ist heute relativ arm gewesen, die Ausbeute, was falsch gelaufen ist. Außer wir sezieren gleich nochmal Özil. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, das Turnier fing mit einem 4-0 gegen, bis dahin kann man glaube ich fast noch sagen, Geheimfavoriten Portugal an. Nicht mal so geheim. Also Portugal, allein wegen Ronaldo war das ja Geheimfavorit deswegen, weil sie schon ewig nichts gerissen haben. Ja. Auch, ich glaube, noch nie Weltmeister geworden sind, ich weiß es nicht. Nee, noch nie. Und aber ansonsten war das auch einer. Also wenn man sich da 5, 6 Mannschaften hätte rauspicken müssen als Favoriten, dann wäre da auf jeden Fall Portugal dabei gewesen, oder nicht? Und worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, da habe ich mir auch gedacht, Alter, wie geil ist denn das bitte, dass wir einen Mitfavoriten 4-0 degradieren? Und die Spiele, die danach kamen, die waren aber ganz schön mäh. Ja, und hast du jetzt Angst, dass das nächste Spiel auch mäh wird? Genau, und ich habe Angst, weil es wahrscheinlich gegen Holland wird. Ja, das ist meine allergrößte Angst. Also ja, ich will ja eigentlich aus, komm. Nein, ich bin eben nie. Du bist ein Witzbold. Wenn wir Holland schlagen, ja, dann spüre ich das die nächsten 20 Jahre. Nein, noch viel länger, weil ich kriege ja jetzt noch von 74, werde ich doof angemacht. Und dann stell dir mal vor, jetzt kriege ich das frisch mit. Meine Kinder, in der Schule werden sie bespuckt. Was weiß ich. Nein, natürlich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es gibt so eine gewisse Art Schicht, wie in jedem Land, den ich dann abends, an dem Abend nicht über den Weg laufen sollte. Und nicht Deutsch mit meinen Kindern laut reden sollte. Ist der Deutsche wieder? Jagt ihn! Ja. Die gewissen Schichten, ja, das ist schon ein lustiges Völkchen. Da sind auch die Flaggen irgendwie in der Gosse anzünden oder so. Aber meinst du denn, dass dieses Momentum, welches ja nach dem 4-0 irgendwie nicht so richtig aufrechterhalten werden konnte, nach dem 7-1 jetzt gegen Brasilien im Finale aufrechterhalten werden kann? Gegen also auch immer? Der Witz ist, ich habe da eine Theorie, ja. Ich glaube, dass diese sehr hohen Scores, die auch bei Holland ja im ersten Spiel waren, dass das auch so ein Ding war, der völligen, nicht Übermotivation, aber eben der völligen Motivation, WM, jetzt geht's los, jetzt zeigen wir der Weltbühne, was geht. Und dass dann eben beim zweiten, dass man sowas dann schwer gleich danach wiederholen kann. Und dann auch so ein bisschen der Turnieralltag, dann guckt man nicht nur aufs nächste Spiel, sondern auch auf das übernächste und auf die Punkte und was weiß ich. Und spielt eben nicht mehr so befreit und aggressiv los. Und ich glaube, dass das jetzt ein bisschen eigentlich was anderes sein müsste. Wenn dieses Spiel was gemacht hat, dann hat es der deutschen Mannschaft Selbstbewusstsein gebracht. Es ist ja nicht das erste Spiel in der WM, sondern ich weiß nicht, siebte oder sowas. Oder sechste. Was jetzt gespielt wurde, sprich, wenn überhaupt, dann spielen die jetzt noch besser zusammen. Ja? Das ist ja nicht, so wie so Bayern oder irgendwas, die jedes Wochenende irgendwie kicken gehen, sondern so lang sind diese Trainingslager ja nicht und die sind ja kommen ja alle aus einer schweren Saison. Ja. Und ich glaube ja, dass auch im Fußball ganz viel mit Psyche und Teamgefühl und das Teamgefühl, das ist auf jeden Fall super. Und Angst vor den Holländern haben sie wahrscheinlich, aber ich glaube, dass die Holländer jetzt auch extreme Angst vor uns haben. Respekt, ich glaube, wir sollten es Respekt nehmen. Angst, glaube ich eher nicht, aber also Respekt ist definitiv da. Definitiv, wie vor den Brasilianern. Aber ich hatte heute Das war ein guter. Genauso viel Respekt wie vor den Brasilianern sollten wir vor den Holländern haben, dann können wir richtig schlachten. Ich bin ja mal gespannt, ob Robin van Persie spielen kann im anderen Halbfinale. Aber lass uns da, du bist ja unser niederländischer Außenkorrespondent, lass uns da gleich zu kommen, wenn wir noch am Ende so ein bisschen über euer unfassbar geiles Elfmeterschießen reden. Lass uns dann da auch über euer Halbfinale sprechen, welches ja morgen um 22 Uhr stattfindet. Ich hatte heute ein längeres Gespräch bei mir mit einem Kumpel und wir haben ein bisschen Sky Sport News geguckt, ne? Für dich als Exildeutschen, das ist so ein Sportsender hier bei uns, wo die ganze Zeit eigentlich nur Fußballnachrichten laufen. Und da haben sie die ganzen Trainingsstarts so ein bisschen mal zusammengefasst und die Bayern starten am Donnerstag in ihre Trainingssessions und die Dortmunder, glaube ich, heute, die sind heute eingestiegen. Und beide Mannschaften haben extremst viele Spieler noch bei der WM noch aktiv am Laufen. Ich glaube, die Bayern-Spieler haben sogar noch 9 bis zum heutigen Tag. Dante wird da jetzt rausfallen. Robben wird wahrscheinlich noch bis zum Ende der Woche in dem Turnier sein. Und da habe ich mir ganz ehrlich gedacht, hoffentlich werden die Deutschen Weltmeister, weil es fast schon widerlegt ist oder bewiesen ist, dass nach großen Turnieren die Dortmunder und Bayern-Mannschaften immer abkacken. Und deswegen habe ich mir gedacht, man könnte jetzt schon ausnahmsweise mal Weltmeister werden, um nicht in so ein Tief zu fallen. Denn nach großen Turnieren sind die Bayern, so kann ich es zumindest aus meiner Sicht nochmal sagen, Vierter und Dritter geworden. Und da habe ich ein bisschen Schiss vor allen Dingen, weil... Als Bayern-Fan, oder wie? Als Bayern-Fan. Okay, das wusste ich nicht. Und ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen euphorischer mit einem WM-Titel, kann ich mir gut vorstellen, dass man da ein bisschen lockerer an die neue Saison rangeht. Aber, Philipp, ich bin wirklich gespannt, was du Manu Neuer nachher für eine Note gibst. Ich glaube aber mal, sie sollte schon äußerst positiv ausfallen. Hast du heute mitbekommen, kennst du diesen Thomas Tuchel, den Ex-Trainer von Mainz? Nee. Der wird höchstwahrscheinlich neuer was? Hallo? Ich bin eigentlich hier noch, Warte, jetzt höre ich dich. Hörst du mich nicht mehr? Doch. Okay, sehr gut. Der soll neuer Assistenztrainer von Jogi Löw werden und das war eigentlich heute ein dickes Thema. Aber wenn du den nicht kennst, dann ist das ja schon müßig. Und Philipp, du, was sagst du bitte zu dem großartigen Torrekord von Miro Klose? Es hätte ruhig noch eins mehr sein können, oder? Ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, komm, jetzt lass doch den Klose ein bisschen Torwandschießen machen, dann kann der seinen Rekord so richtig ausbauen, weil wenn er's kann, dann ja, heute. Ne? Fand ich ein bisschen assig. War nicht einmal der Groß oder so praktisch ein Meter vor ihm und hätte den Ball auch durchlaufen lassen können? Beim zweiten oder dritten Tor? So eine Situation, ich war gar nicht. Da kam der Ball von rechts und sie standen, ich weiß nicht, ob es Groß war, aber ich habe mich gefragt, es ging ja alles so schnell. Man hatte ja gar keine Zeit. Ich kann auch die Tore, ich weiß nicht, wer die Torschützen. Es waren so viele Tore, dass man da auch gern mal durcheinander kommen kann. Es mag sein, dass es auch beim zweiten oder dritten Tor so eine Szene gab, aber beim 6:0, glaube ich, von Schürrle, da gab es eine Situation, da war eigentlich Thomas Müller schon Einschub bereit fürs Tor und dann kam Müller nochmal daher geflitzt und hat das Ding reingeschossen. Da hätte es mich auch gefreut, wenn Thomas Müller noch ein Tor gemacht hätte, weil man muss natürlich... Müller war einschussbereit, dann kam Müller angerannt. Dann kam Schürrle an. Genau. Entschuldigung. Dann kam Schüller an und hat ihm, ich sage jetzt mal einfach, geklaut das Tor. Aber man denkt ja natürlich als Deutscher schon mal so ein, zwei WMs in die Zukunft. Irgendwann könnte was? Jetzt höre ich dich wieder. Jetzt höre ich dich wieder. Jetzt hörst du mich wieder. Okay, ja. Sehr gut. Ja, also ich glaube, man kann festhalten, Miro Klose, er hätte schon eins mehr machen können, aber 16 Tore, ey, er ist jetzt damit offiziell eine lebende Legende, oder? Ja. Lustig eigentlich. Ich habe schon bei der letzten WM gedacht, dass dem seine Zeit vorbei ist. Ja, habe ich mir auch gedacht. Und als er dann vor 2 Jahren nach Rom gewechselt ist, habe ich mir gedacht, okay, da lässt er jetzt seinen fußballerischen Lebensabend ausklingen. Nee, jetzt wird er dann ganz am Ende heraus nochmal eine Fußballlegende. Warum nicht? Ja. Philipp, bevor wir zu deinen Holländern kommen, lass uns bitte nochmal kurz ein paar Noten hier aufs Tablett schmettern. Ich kann das nicht. Also ich habe dafür, war ich viel zu sehr damit beschäftigt, mit meinen Nachbarn drüber zu reden, wie geil wir Deutschen sind. Ja, deswegen gebe ich allen Deutschen eine, also Manuel Neuer kriegt eine 1, ja. Alle anderen kriegen eine 2 und der Özil kriegt eine 5. Nein, der Özil hat ja keine eklatanten Fehler gemacht, die uns na gut, man könnte den, wer hat nochmal das 1-7 verschuldet? Das war Özil eigentlich in der. Ah, Özil, ja, doch 11. eine 5. Doch eine 5. Doch eine 5, ne? Dann hat er sich die auch verdient. Ja, eben. Nein. Gut, also ich habe das nicht so ganz mitbekommen. Warum wurde Hummels ausgewechselt in der Halbzeit? Ich meine, dass ich man kann, ich kann mir vorstellen, um ihn zu schonen. Hatte der irgendwas? War der irgendwie? Nein, aber der Witz ist, Hummels ist ja für die echten Fußballfeinschmecker, wie wir es sind, ja, für die Überexperten, ist ja ein extrem wichtiger Mann und ein extrem guter Mann. Und den dürfen wir, nicht gefährden. Und vielleicht hat Jogi gedacht, okay, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Der soll sich schön schonen fürs Finale. Das könnte ich mir vorstellen. Okay, aber ich hätte ja sein können, dass ich irgendwie in der Halbzeitpause oder weiß nicht, zum Anpfiff der zweiten Halbzeit irgendwie nicht mitbekommen hätte, ja Mensch, der Grund, warum Hummels nicht mehr spielt, ist, weil er Oberschenkelprobleme hat oder so. Ja, aber keine Ahnung, ich habe nichts mitbekommen. Safety first, wir werden ihn dann im Finale, ich gehe fest davon aus, gegen Holland brauchen. Ich als Bayern-Fan und als nicht unbedingt pro BVB-ler sage, ey, der Typ ist mit der wichtigste Spieler neben Lahm und Müller und natürlich Neuer, die aktuell da in unserer Mannschaft rumeiern. Da ist sich die Expertenrunde ja einig. Warte, ich frage nochmal rum. Sonst? Nee. Sind sich alle einig. Ja. Ich habe übrigens heute mit meinem Kollegen auch über Fußballfilme geredet. Bis auf Hooligans, gibt es da einen Film, wo du denkst, der ist richtig hammergeil? Es gibt einen Film mit Sylvester Stallone, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Oder mit Tom Cruise. Was? Sehr alter Film. Ja. Fußballfilm, wenn ich mich nicht täusche. Den hat, glaube ich, mal der Khalil im Zelle-Leute-Podcast vorgestellt. Es gibt dann natürlich noch Kung Fu Soccer, aber den kann man natürlich nicht als Fußballfilm bezeichnen. Ja. Es gibt auch diese Goal-Trilogie noch, ne? Kennst du die? Ja. Und es gibt, nee, kenne ich nicht, aber es gibt natürlich die großartige Serie, die ich das letzte Mal ja als Intro-Gag benutzt habe, Manny der Libero, ja. Mit Tommy Orner. Mit Tommy Orner. Ja, das ist natürlich vor deiner Zeit gewesen. Aber es gab, zu meiner Zeit gab es immer so eine große Sommerserie. Ja, das war Manny der Libero, dann im Jahr drauf war es Patrick Packard. Dann gab's Tim Thaler, der Junge, der sein Lächeln verkauft hat. Wow. Oh. Mhm. Und das waren immer so richtig, das war dann auch immer in der Bravo groß angeteased und so. Und Tommy, Manny der Libero war die erste, die ich mitbekommen habe. Wahrscheinlich total schlecht. Der Witz ist aber trotzdem, dass ich nachdem Manuel Neuer, ja, als ich dann so, hey, der alte Libero, dann auch noch gedacht habe, Mann, der heißt ja sogar Manny der Libero. Und dann habe ich dieses Lied in meinem Kopf gehabt, obwohl ich es ja seit wahrscheinlich 35 oder 34 oder sowas Jahren nicht mehr gehört habe. Ich dieses Manny der Libero. So ein Hit war das. So. Ja. Ein ja. Schwank aus meinem Leben. Ja. Solltest du dir, also für Fans, gibt's ja vielleicht bei Amazon, Money, der Libero. Super. Ja. Kein Film, aber eine Serie. Wahrscheinlich sieht so aus wie diese Auflösung. Kennen die Kinder heute nur aus diesen Pleiten, Pech und Pannen Filmchen. Weil es nämlich so wie mit der VHS-Kamera gefilmt ist, 80er-Jahres-Style. Super. Sind das alle Filme, alle deutsche oder Filme? Oder 70er vielleicht sogar noch. Ja, alle alten zumindest. So Theo gegen den Rest der Welt mäßig sieht's aus, falls du den kennst. Aber nein, selbst auch den nicht. Kennst du, du bist. Hei, hei, hei. Nein, aber mir fallen jetzt Hooligans ist ja auch kein Fußballfilm. In dem ja, Sinn. Das spielt in der Fußballkultur. Eigentlich so ein bisschen. Eigentlich ein Witz. Eigentlich ein Witz, weiß es nicht. Dass es bei so einem beliebten Sport keinen guten Film gibt. Ja. Doch, es gibt Wahnsinn, doch. Dann ja. Es gibt doch diesen Film, der so auf Club der Toten Dichter gemacht ist mit diesem deutschen Auslands Goodbye Lenin Schauspieler, wo er so einen Lehrer spielt. Ja. Aber den habe ich nie gesehen. Ich habe nur mal den Trailer gesehen. Ich habe ihn auch nie gesehen. Ich weiß gefühlt, was du meinst. Aber ey, wenn du dir mal vorstellst, dieser 24 mit Harrison Ford oder Moneyball. Ey, es gibt so fantastische Sportfilme. Ey, aber die Sportart Nummer 1, ist die so, weiß ich nicht, ist die so... Na, es ist doch sehr einfach. Die Dramatik. Also wir haben eine total beschissene Skype-Verbindung. Ich verstehe von dir immer nur so ganz selten was, so wie wenn Helge Schneider den Mic-Check macht. Aber es hat was mit Hollywood zu tun, weil in Amerika keine Sau Fußball guckt, glaube ich. Einen Recall machen? Ja, mach mal. So, jetzt sind wir ja, glaube ich, auch wieder auf dem Livestream. Ein wenig kurios. Philipp, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sehr gut. Okay. Nein, Bandit Like Beckham ist ein Film über Frauenfußball in England. Okay. Okay, und der ist gut? Der ist gut. Siehst du, also da müssen aber auch die Engländer wieder für sorgen, die ja noch eine florierende, qualitativ hochwertige Filmkultur haben. Also aber ich habe den Film jetzt nicht, aber ich weiß, ich habe ihn mal gesehen und er ist auf jeden Fall sehr guckbar. Okay. Ja, lass uns mal, da wir keine Noten vergeben, weil wir gemerkt haben, du kannst doch Noten vergeben. Nur was soll ich für Noten vergeben? Ich sehe das wie du, Manu, absolut eine Eins. Ich fand auch Khedira gerade zu Beginn der Partie stark. Sehr stark, hatte viele positive Sequenzen, hat auch oft das Spiel schnell gemacht, was ich so eigentlich gar nicht von ihm kenne. Hat mir sehr gut gefallen. Ihm würde ich auch eine eine 2 minus geben. Wir müssen ja nun wirklich hier nicht mit den positiven Noten um uns werfen, weil so stark war Brasilien dann später auch nicht. Aber wer fällt mir noch positiv ein? Müller hat wieder unorthodox gespielt, hat mir auch ganz gut gefallen. Aber worauf ich dann in meinem Kopf immer wieder hängen bleibe, ist, warum Mesut Özil, wenn die komplette Mannschaft schon wie im Rausch spielt, wenn der Gegner wirklich stehend K.O. ist, wie kann es sein, dass alle glänzen, aber der eine, der ist echt immer verbaselt, sage ich mal. Ja, aber wir hatten schon ein paar Szenen, die wo wir nicht reingetroffen haben. Und da war es halt nicht immer Özil. Ja, okay. Ich finde, ja, nicht, dass der kleine Bub noch diesen Podcast hört und dann wirklich noch in Tränen ausbricht. Ansonsten, ich fand es alle gut. Ich glaube, sein Millionärsherz wird es verschmerzen können, dass zwei No-Names ihn nicht so toll fanden. Ich glaube auch so ein bisschen, dass Never Change a Winning System, also so im Computer Deutsch sagt man ja Never Change a Running System. Ja. Und weswegen ich grundsätzlich keine Updates ziehe. Und immer noch mein Mac mit Windows 95 laufen lassen. Nein. Aber ich glaube, dass einfach man das nicht. An Jogis Stelle würde ich da jetzt auch nicht auf einmal einen rausziehen. Das macht jetzt im Finale, wird das nur Unruhe bringen in die Köpfe. Ganz ehrlich. Zum Finale hin würde ich da echt auch gar nichts mehr ändern. Lass die Jungs so spielen, wie es jetzt ist. Und die sind jetzt auch inzwischen, glaube ich, eingespielt. Und das läuft. Philipp, jetzt bist du gefragt als Auslandskorrespondent. Nee, ich möchte noch einmal sagen, dass ich Manuel Neuer unglaublich geil finde. Optisch? Er beeindruckt mich so, dass ich jetzt sofort auf die Knie gehen würde und ihm nach allen Regeln der Kunst einblasen würde. Mhm. Ja, soweit würde ich jetzt, glaube ich, persönlich nicht. Ich habe heute in meiner Timeline, ja, gibt's eine süße Hörerin vom Happy Day Podcast, die hatte so einen Link von irgendeiner englischen Seite, why 50 reasons why German players are the sexiest players oder so. Und dann kam echt von jedem Spieler so Fotos, wo er halt zufällig echt sehr gut getroffen war und dann teilweise auch mehrere und dann immer so Beschreibungen drüber. Und Neuer wurde echt, weil die ersten 10 Fotos waren nur Neuer mit seinem angeblich Babyface, was so sexy ist und überhaupt. Es war lustig und der Einzige, der so richtig geil einen Selfie gesportet hat, war der Mesut, der echt so mit dem iPhone so vorm Spiegel steht und sich mit so einem Sixpack fotografiert. Also es waren ein paar Selfies, aber dieser Spiegel-Selfie, meine ich, das war halt nur der gute Mesut. Okay. Ja gut, körperlich mag er ja optisch was darbieten. Aber hey, der Neuer ist ein Held. Ich habe auch so. Ich möchte, dass ihn eine Statue. Der Witz ist, einmal gab es ja diese Stelle, wo Neuer, wo der eine brasilianische Spieler so ein bisschen in Neuer gerannt ist. Mhm. Und da hat der holländische Kommentator auch gesagt so, und er konnte nicht mehr bremsen, aber da steht natürlich Neuer und Neuer ist eine Statue, hat er gemeint. Das fand ich sehr schön. Absolut, wortwörtlich. Das kann ich so unterschreiben. Ich habe auch so langsam dieses Oli Kahn-Gefühl bei Manu Neuer. Da denke ich mir, ey, welchen Schuss auch immer der Gegner jetzt abgibt, wenn der haltbar ist, wird er ihn halten und wenn der reingeht, dann war der unhaltbar. Weißt du, was ich meine? So. Nee, ich hatte bei Oli Kahn dieses Gefühl nicht, nachdem er so die Europameisterschaft oder was die Weltmeisterschaft gekostet hat. Was heißt gekostet hat? Du meinst 2002 oder was? Ja. Wo er den Ball dann abtropfen lassen hat im Finale. Genau. Aber ohne ihn wären wir auch nicht dahin gekommen. Ja, es mag sein. Der Witz ist, den Olli, weißt du, den Olli, den kenne ich halt von früher noch, als ich in Bismarck beim Hutnagel mir ein paar Süßigkeiten geholt habe, eine gemischte Tüte. Da ist er dann ja immer gelaufen und der Daniel, Freund von mir, hat immer so, hey Olli! Und der Olli immer so, hey, hallo, weil er kannte ihn, weil ich ja auch den Cousin gut kenne und der Cousin ist immer zu ihm gelaufen. Und weißt du, so alte Freunde möchte man nicht so in den Himmel heben. Alte Kumpels. Ja. Alte Fuck-Buddies, die wir. Du weißt ja, dass so ein Mädel mal beim Konzert war, die jetzt mit ihm verheiratet ist. Also, und deren Schwester ich richtig gut kenne. die Frau von Oliver Kahn, deren Schwester kenne ich gut. Die ist auch hot, aber die alte, die habe ich da, die Frau vom Olli, die fand ich damals schon extrem hot. Die war bei so einem Auftritt von mir, da habe ich gedacht, aber damals war die, glaube ich, echt 16 oder 15 oder sowas. Und ich war mit meiner Frau schon, meiner jetzigen Frau schon zusammen. Aber ob ich sonst die Finger von ihr gelassen hätte, war ein unglaubliches Geschoss. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, die Frau von Olli Kahn. Nee, ich kann mich nur noch an diese Ex-Verflossene von ihm erinnern. Wie hieß sie denn noch? Ja, aber guck mal, google mal Olli Kahn Frau. Ja. Svenja heißt die. Mhm. Und die sah früher halt noch, und dann stellt sie die noch mal irgendwie 20 Jahre jünger vor. Okay, werde ich machen, aber nicht jetzt, denn unsere Verbindung ist eh schon auf Zahnstochern gebaut, möchte ich fast sagen. Philipp, jetzt musst du wirklich dein komplettes Fußball-Knowledge auspacken, denn wir kommen zu diesem unfassbaren Elfmeterschießen. Und ich als Gegner im Finale von euch muss natürlich sagen, was der, wie wird er ausgesprochen? Krull? Krüll. Krüll. Ja. War das noch Fair Play, was er da den Schützen immer an die Nase geworfen hat, oder war das einfach nur Abgewichstheit? Okay. Großes Thema, und ich diskutiere es vor allem in einem Forum besonders mir fällt gerade kein Wort ein. Energisch, ausgiebig. Genau. Der Witz ist, Hand aufs Herz, ich habe, als er das gemacht hat, ich gedacht, oh Mann, hey, das ist aber assig, was er da macht. Das ist assig. Aber umso länger ich drüber nachdenke, umso mehr denke ich mir, eigentlich müsste das immer passieren. Ich fände das cool, wenn's beim Elfmeterschießen immer so eine Art Stare-Down geben würde. Solange man den anderen nicht anfasst, finde ich das, es ist nicht sportlich, es ist vielleicht auch nicht super Fairplay. Ich finde es aber auch wiederum, was jetzt vielleicht ein bisschen unsportlich klingt, nicht übertrieben unsportlich oder eben nicht Fairplay, weißt du? Ja. Es ist so irgendwie so auf so einem Scheideweg. Ich finde, der Witz ist, der Torwart ist derjenige, der auf den Sack kriegt, ja, beim Elfmeterschießen. Eigentlich ist auf dem der Druck, weil er kriegt er kriegt eigentlich alle reingesemmelt, ja. Er kann mit Glück ein oder zwei halten. Und wenn dann der Torwart hingeht und sagt, ich weiß, wo du hinschießt. Und ich weiß nicht, ob du diese Links gesehen hast, dass er auch scheinbar vorher immer in die andere Ecke, bevor der Typ gedingst ist, ist er immer in eine Richtung gelaufen, blieb da kurz stehen am Rand und ist dann zurückgelaufen in die Mitte wieder. Und die Typen haben immer in die andere Richtung geschossen. Das gibt's doch gar nicht, psychologische, also Kriegsführung. Ja, er hat vorher praktisch so eine Seite zugemacht, optisch, damit sie so und ist dann auf seinen Posten gelaufen, und da ist er stehen geblieben. Da habe ich im Internet, auf irgendeiner englischen Seite, war da so eine Fotostrecke. So, passt mal auf, was er alles gemacht hat. Mhm. Ich finde einfach, eigentlich finde ich ja, der muss dazu sagen, die Holländer haben noch nie bei einer EM oder WM ein Elfmeterschießen gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Oder vielleicht haben sie es mal irgendwie aus Glück, aber sie haben ein Elfmeterschießen, ist so ähnlich wie bei den Engländern, dass sie denken, oh nee, bloß nicht, ja. Mhm. Und ich finde es einfach in dem Sinne genial, weil sie erstmal, sie waren die bessere Mannschaft. Und ich finde einfach es cool, dass der Van Gaal diesen Move bringt, in der letzten Minute der Verlängerin noch einen anderen Torwart reinzumachen. Das fand ich so genial, dass ich auch wollte, dass der Move gelingt. Und ich finde diesen Krüll total unsympathisch. Ja. Und was er gemacht hat, ist Arschloch-Move-mäßig. Aber ich finde, wenn ein Fußballfilm gedreht werden würde, dann will ich solche Momente sehen. Mhm. Das war wirklich wie ein Drehbuch, wie gescriptet. Und ich fand es aber auch ganz, ganz geil, dass Louis van Gaal dann im Post-Match-Interview dann noch gesagt hat, dass er auch völlig zu Recht von den holländischen Medien zerrissen worden wäre, wenn dieser Move nicht gezogen hätte. Sprich, wenn Krüll nichts gehalten hätte. Klar, klar. Dann hätte man gesagt, Mann, du kannst doch nicht einen Spieler von der Bank direkt da nimmt man doch den, der schon 120 Minuten gespielt hat und warm ist und im Spiel drin ist. Aber es war genial. Es war genial. Und der Witz ist, alleine schon, weil die wer war es überhaupt nochmal? Wen haben sie nochmal platt gemacht? Costa Rica. Genau, weil die Costa Ricaner natürlich dachten, oh shit, die haben jetzt auf einmal, den Typen haben wir noch gar nicht gesehen heute. Das ist es auch, ja. dass das natürlich einfach ein Killer-Move ist. Aber natürlich, eigentlich bin ich sehr für Sportlichkeit, ja. Aber ich finde, es regt sich niemand auf, dass die Fußballer, auch Müller oder was weiß ich, alle, wenn sie irgendwo mal im Lauf angetickt werden, danach immer so theatralisch rumschreien. Ja, ja, ja. Hat jemand mit 10 Meter Anlauf in die Fresse geschlagen. Und diese ganzen Sachen, an diese Unsportlichkeiten haben sich alle gewöhnt, ja. Das ist das Normalste von der Welt, dass wenn zwei Spieler zum Ball rennen und er hüpft ins Aus, dass sie beide immer sich umdrehen und sagen, der ist für mich. Da sagt nie jemand so, hey, der eine lügt doch. Mindestens einer muss doch lügen, ja. Ja. Und diese Geschichte, ja, die da regt sich niemand mehr drüber auf. Ich reg mich da nämlich noch ein bisschen drüber auf meistens, wenn dann so eindeutig sagen, wo ich sag, hey, du musst doch wissen, dass die Kameras sehen, dass du lügst, ja. Und dann bei sowas, wo einer hingeht, den weder in die Fresse schlägt, ja, noch überhaupt berührt, sondern einfach nur hinläuft und sagt, hey, du wirst bei mir keinen Reim machen. Das dann als, also in dem Forum, in dem ich bin, hat dann einer die Bezeichnung, Scheiß-Holländer, ich weiß nicht mehr, ob ich das Zitat zusammenkriege, sind alles Müllmänner und müssen sich mit üblen Taschenspielertricks retten. Sowas hat er gesagt. Und da habe ich gedacht, jetzt üble Taschenspielertricks, das war einfach mal ein Move, den hätten die Deutschen ihn gemacht, hätten alle gesagt, der Neuer, was eine Maschine. Ja, ja, genau. Warst du dann im deutschen Forum oder was? Ich bin, ja, ich bin nur in Deutschland. Ich bin nur in einem einzigen Forum und das ist ein deutsches Forum. Sonst treibe ich mich sonst nur auf Facebook rum und sonst ist mir das Internet fremd. Absolut, absolut. Ich gehört habe, da gibt's nackte Frauen. Was? Ja. Erzähl das nicht Ricky, du. Ja. Ja, aber gut, so mit so welchen Kommentaren musst du irgendwie rechnen, dass da irgend so ein halbgestörter Prolet wieder dann auspackt, dass alle. Hey, ich weiß nicht, ob es ein halbgestörter. Ich werde in dem Forum natürlich auch dieses Ding hier verlinken und von daher halte ich zurück. Der ist ja kein Prolet. Ich glaube auch, der Witz ist, ich nehme auch manchmal so Fußballdiskussionen zu ernst, weil mich so stört, wenn die Leute sagen, oh, diese scheiß Holländer und diese Drecks, was weiß ich was, da denke ich immer, hey, Leute, was, das ist eine, da hat jetzt, also wenn überhaupt, dann war es der Krüll. Nicht, das ist ja nicht die ganze Mannschaft gewesen. Ja, ja. Und schon mal gar nicht das ganze Land. Eben. Und aber ich glaube auch, dass das wahrscheinlich auch nicht so gemeint ist. Und diese Taschenspielertricks, Moves und so, ich finde es halt schade, wenn jetzt die Holländer als die Ober-Unfair-Spieler gesehen werden. Der Witz ist, wenn man für zwei Mannschaften ist, ja, bei der WM, obwohl ich bei jedem Spiel mir immer eine raussuche, für die ich bin, ja, im Notfall der Underdog, dann kriegt man manchmal mit, wie schnell die Leute parteiisch sind. Und jetzt pass auf, Skandal. Ich war die letzte halbe Stunde von Holland gegen Costa Rica, war ich für Costa Rica. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil sie es einfach nicht hingekriegt haben, Tore zu schießen. Und weil ich dann gedacht habe, ach, irgendwie wäre es auch cool. Und weil mein Nachbar vorher, als ich bei ihm in der ersten Halbzeit drüben war, mir keine Dose Cola Light angeboten hat, obwohl er ganz viele hatte. Gibt's doch gar nicht. Bin ich wieder zu mir gegangen und gedacht, so, du Wichser, jetzt musst du aber zumindest rausfliegen aus der WM. Also nicht wirklich mit vollem Elan, aber ich habe auch irgendwie so mal, habe ich auch so ein bisschen auf die Sensation gehofft. Ich habe echt gedacht, jetzt in der 90. Minute kriegen sie jetzt von Costa Rica noch einen rein. Das wäre einfach der Hammer. Und von daher denken viele Leute, dass ich das Spiel total parteiisch sehen würde. Aber das tue ich nicht. Und ja, aber ich meine, du darfst ja auch noch eigentlich gehen. Also du bist ja Deutscher. Eben. Und wenn man da dann mal ruhig ein bisschen sprunghaft dann ist, wenn man dann auf einmal für Costa Rica ist, ja, why not, ne? Also es war für mich aber ausgeschlossen, dass Costa Rica in den 90 Minuten und in der Verlängerung aus eigener Kraft ein Tor schießt. Die waren unfähig. Ja, aber der Witz ist, viele bei solchen Diskussionen machen das zu einer größeren Leistung, dass Holland kein Tor geschossen hat, als die Nichtleistung, dass sie überhaupt nichts probiert haben, ein Tor zu schießen. So nach dem Motto, was für ein geniales Abwehrspiel und bla bla bla. Ja. Wo ich da einfach denke, hey, Latte, zweimal Pfosten und so, das war nicht nur geniales Abwehrspiel, das war auch teilweise extremes Glück. Absolut, der Sneijder hat ja eben Pech für die Holländer auch teilweise. Ja. Aber deswegen ich habe ein bisschen Angst vor Deutschland-Holland, wie gesagt, weil ich glaube, ich kann jetzt dann doch deutlich sagen, dass ich für Deutschland bin. Das wollten wir auch nur hören. Nichts anderes wollten wir hören. Nee, wirklich. Und sehr wohl allerdings natürlich, wenn Holland gewinnt, auch ein bisschen Freude da sein wird, weil dann natürlich hier, dann ist Land unter, weil ich kann dir sagen, als Holland ins Halbfinale kam, da ging hier 3 Stunden lang nachts Feuerwerk überall hoch. Mhm. Es wurde überall geböllert und völlig hohl gedreht. Ne? Lass doch die Leute Emotionen zeigen. Und wenn sie es mit Böller machen, mein Gott. Nee, das ist doch geil. Also wenn man irgendwas will, dann will man doch da sein in dem Land, wo was Weltmeister wird. Da weiß man doch, dass da eine Riesenparty steigen wird. Und ich glaube, da werde ich mich dann auch nachts aufs Fahrrad setzen und mal kurz hier in die Stadt fahren und gucken, was abgeht. Das ist bestimmt geil. Also das ist bestimmt geil. Ein ganzes Land in freudiger Ekstase. Ja, und sie waren noch nie Weltmeister, das muss man auch dazu sagen. Sie waren noch nie Weltmeister, nein. Und sie fühlen sich natürlich immer noch 74 beraubt und diskutieren hier momentan, ob Robben ein ähnlich großes Talent ist, wie Cruyff es damals war, und beantworten das noch nicht mit Ja. Von daher, aber wenn Holland Weltmeister wird, dann ist natürlich Robben dann ist das wirklich eine lebende Legende. Weil Ich habe mir schon gedacht, wenn Robben Weltmeister wird und Man United will ja Robben haben, ich glaube, der denkt sich, ey, das tue ich mir nicht mehr an. Das tue ich mir nicht an, nach Deutschland zu gehen, zurückzugehen jetzt und in der Bundesliga zu spielen, um ausgepfiffen zu werden und beleidigt zu werden. Jetzt gehe ich mit Louis zu Manchester. Aber Er will zu Manchester oder was? Hat er keinen Vertrag mehr bei Bayern? Doch, er hat erst seinen Vertrag verlängert, aber es ist ja auch erst kürzlich hat es sich ja erst ergeben, dass Louis van Gaal neuer Trainer von Manchester United in der kommenden Saison wird. Und Man United will ja und muss ja groß investieren, um ihre Mannschaft ein bisschen aufzupäppeln. Und da ist Robben ein großer Kandidat. Und Louis van Gaal ist ja jetzt auch kein Mensch, der Robben abgeneigt ist. Also eigentlich alle wollen, dass Robben nach Manchester kommt, bis auf Robben und Bayern. Die wollen, dass er bleibt. Also nee, ich, ja, aber ich wenn er einen Vertrag unterschrieben hat, dann kommt er da. Ich meine, so bin ich bei diesem Transferdings. Da muss halt Manchester doppelt so viel hinlegen, oder wie muss man sich das? Ja, denken? der hat noch 4 Jahre jetzt Vertrag und also die müssen richtig hinlegen. Aber was man so hört, Man United, diese Glazer-Familie, die Besitzer des Vereins, die haben wohl auch 250 Millionen Pfund oder Euro. Ich glaube, beides ist aber nicht wenig, kann ich dir sagen. Ich glaube, es sind aber Euro. Bereitgestellt für Transfers, und da wäre definitiv so ein Robben mit dabei. Im Volumen, würde ich mal sagen. Aber nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe mir nur so gedacht, ich glaube, wenn der Robben wirklich dann auch noch Deutschland abschießt im Finale, dann wird's richtig heiß für ihn. Wenn er die ersten 5, 6 Bundesligaspiele macht, dann wird er komplett durchaus geboot. Aber von den anderen Mannschaften. Von den anderen Mannschaften, ja. Obwohl, als Robben den Elfmeter, was war das, gegen Chelsea 2012 verschossen hat, wurde er auch von den Bayern-Fans ausgebuht. Also, ja. Ja, gut, aber das war wegen, weil ich glaube, dass man hört ja auch oft von Deutschen zum Beispiel sagen, ah nee, die Holländer, denen gönne ich's auch, oder die spielen super. Mhm. Und das sag ich als BVB-Fan. Sprich, was sie damit sagen wollen, wenn ich Bayern-Fan wäre, dann wäre das ja noch viel verständlicher. Von daher kann ich mir vorstellen, wenn du Bayern-Fan bist und den Robben irgendwie 30 Spieltage oder wie viel Tage die Bundesliga hat, wie viel sind's? 34, aber 34, siehst. So spitzfindig wollen wir hier heute Abend nicht mal sein. Nee, genau, wir sind die Expertenrunde, das wollte ich noch mal erwähnen. Aber wir sind die internationale Fußball-Expertenrunde, nicht die Bundesliga-Expertenrunde. So sieht's aus. Da darf ich nicht mitmachen. Aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Es soll verständlicher sein, dass ein Bayern-Fan für Holland ist, weil wir einen Holländer in der Mannschaft haben. Genau. Und ich glaube, ich weiß es nicht. Was ich so lustig finde, ist, dass die Holländer und die Deutschen immer davon reden, dass Holland-Deutschland ein Traumfinale ist. Ja. Ich weiß noch, als 1990 das war, glaube ich, das Achtelfinale oder so gegen Holland, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Da mit dem Spucken und allem. Dass damals alle so, oh, Holland, shit, und das wird was, und Holland, und alle, aber dass beide Länder es sich wünschen, also so viel purer Hass kann da ja nicht sein, wenn man sich's wünscht. Ja, wie gesagt, also aus meinem Bekannten- und Freundeskreis ist auch gar nicht so viel Hass gegenüber Holland. Aber was ich noch mal sagen will, das wäre alleine auch schon eine Watschen an den südamerikanischen Kontinent, wo man eigentlich mal dachte, in Südamerika kann eine europäische Mannschaft im Leben nicht Weltmeister werden. Und jetzt, ja, man hat es am Anfang bei der WM ja noch gehört, so nach dem Motto, alle großen europäischen Mannschaften tun sich schwer bei dieser WM. Wenn eins deutlich wird, dann, dass die südamerikanischen Mannschaften dominieren. Ja. Tja, noch eine ist drin. Noch eine ist drin und es sieht stark danach aus, dass wir ein europäisches WM-Finale auf dem Südamerikanischen... Zwei Nachbarländern auch noch. Zwei Nachbarländer, das wäre auch der Wahnsinn. Das das musst du dir mal vorstellen. Stell dir mal vor, ich meine, das ist ein bisschen abstrakt gedacht jetzt, aber stell dir mal vor, in England ist Fußball-WM und Korea und Vietnam stehen im Finale. Obwohl ich jetzt geografisch mich auf dünnem Eis befinde, weil ich nicht weiß, ob Korea und Vietnam in irgendeiner Weise benachbart sind. Aber sagen wir Japan und Japan ist eine Insel. Jetzt wird's gefährlich. Naja, Japan und Südkorea, die sind ja relativ beieinander, obwohl Japan eine Insel ist. So, wenn die. Genau. Es muss doch weird kommen für die Südamerikaner, so nach dem Motto, ey, die Europäer, die haben es einfach drauf, das sind so ein Länder, die sind direkt nebeneinander und die spielen jetzt bei uns hier das WM-Finale. Finde ich irgendwie auch cool. Ja, absolut. Aber alle sind sich schon viel zu sicher, dass Deutschland-Holland-Finale ist. Ja, ich bin mir auch sicher. Ich freue mich auch irgendwie auf dieses Fest, aber wie gesagt, habe ich auch große Angst, dass ich dann gehasst werde. Aber die Deutschen die Holländer hassen danach. Aber wann soll mal das Fell des Bären nicht vorher schon verteilen? Weil es besteht echt die Chance, dass, kennst du die Redewendung nicht? Doch, okay. So alte Wir dürfen ja nicht vergessen, eine alte Hannoveran. Da als ihr noch die ganzen Bären gejagt habt damals in Hannover. Ja. Man darf nicht vergessen, dass einfach so ein robbenmäßiges Kaliber, nämlich der Messi, noch dabei ist. Also Messi ist noch im Rennen und so einer kann halt auch alleine ein Spiel drehen. So sieht's aus. Und bei euch ist es nicht sicher, dass Robin van Persie spielt. Was hat der? Ist er krank oder was habe ich da gelesen? Also ich guck jetzt mal auf eine Newsseite, auf die NOS. Ja. Da steht, Deutschland vernedert Brasilien. Ja, das habe ich verstanden. Das heißt, erniedrigt. Ja. Ich gehe mal kurz zu Sport. Es kann natürlich auch sein. De Jong beinahe fit. De Jong ist beinahe fit. Van Persie, Sikjes. Siehste? Das klicke ich doch mal an. Also Louis van Gaal, Kampf. Weißt du eigentlich, ich habe ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe einen holländischen Kollegen, Kumpel mal gehabt, von dem habe ich einen Satz gelernt, der hieß Das Lädchen mit der Titje. Das Lädchen mit der Titje. Ja. Das Lädchen heißt Schlampe, also genau. Schlampchen. Slet heißt eigentlich Schlamp und Sletje, aber die Holländer machen gerne ein Jäh hinter. Ja. Das Schlämpchen mit den Tittchen. Genau, ja, da haben wir aber nämlich... Aber eigentlich wird man das Sletje mit den Teachers sagen. Das Sletje mit den Teachers, vielleicht war er schon lange in Deutschland, glaube ich. Also auf jeden Fall wir haben auch über Brüste von einer anderen Frau geredet und dann habe ich einfach mal gefragt, ja, wie könnte man das denn im holländischen blumig umschreiben? Da hat er mir den Satz gesagt und der hat sich einfach eingebrannt bei mir. Also pass auf. Ja. Ja. Ja. Erzähl mal, was ist mit Robin? Soll ich es dir vorlesen oder soll ich es direkt übersetzen? Direkt übersetzen, bitte. Okay, jetzt guck ich mal, wie gut ich es. Es war schon genug, dass du mit deinen täglichen Einkommen geprotzt hast. Jetzt brauchst du auch nicht mit deinen holländischen Sprachskills noch angehen. Aber da waren wir ja unter uns, oder nicht? Der Livestream konnte mithören. Oh fuck, Mann, das hättest du ja ruhig mal. Ich habe noch gefragt, nehmen wir schon auf. Also, Louis van Gaal kämpft mit ziemlich vielen Fragezeichen vor dem Duell mit Argentinien im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Neben Nigel de Jong, Ron Flahr und Leroy Fair ist jetzt auch das Mitspielen von Robin van Persie und Daryl Janmaat unsicher. Van Persie und Janmaat trainten heute nicht mit der Gruppe mit, weil sie mit Magen- und Darmproblemen kämpften. Siehste? Dass dies von Karl Wissen auf der abschließenden Pressekonferenz, die er heute zusammen mit Stefan de Vrij gab. Jetzt Quote: Es ist besser, wenn sie nicht mittrainieren, wenn sie Magen- und Darmprobleme haben, sagte Van Gaal, der die Tür für de Jong ein Spalt weit offen hält. Sie sind heute getestet. Wir müssen jetzt abwarten, wie sie morgen drauf reagieren. Siehste. Und für alle, die nicht wissen, was Quote heißt, das ist ein Zitat, ne? Genau. Im Falle von de Jong ist es, was ist? Nichts, nein. Ist es bemerkenswert, seine WM schien anfänglich vorbei zu sein wegen einer Bänderverletzung. Ach doch. Der Bundestrainer hat allerdings Hoffnung, wenn du so schnell zurückkommen willst, kommt immer eine Reaktion. Wenn alles klappt, sollte das Wunder von Lourdes sich abspielen können. Ich weiß nicht, was das Wunder von Lourdes ist. Keine Ahnung. Spielen die in einem Ort, der Lourdes heißt? Hört sich nicht so brasilianisch an, ne? Nee. Flahr kämpft mit Knieproblemen und Fair hat ein Hamstring, was sind das nochmal? Oberschenkelmuskel oder was? Ja. Verletzung. Ist die Auswahl noch frisch? Jetzt kommt wieder ein Zitat. Ja. Top-Sportler, die fit sind, können auf können drei oder vier Tage nach einem Spiel wieder frisch und fruchtig sein. Und das sind meine Spieler. So sagt man das im Holländischen. Ja, frisch und fruchtig sein. Das ist Louis van Gaal. Oh, willst du auch noch wissen, der Plan für Messi ist auch schon ready. Der steht auch schon. Den haben sie auch schon gepostet, ja? Wie übersetze ich das nochmal? Ist so komisch. Regarding Van Gaal. Ja. gibt es keinen deutlichen Favoriten für das Duell mit Argentinien. Richtig. Zitat, im halben Finale sind alle Länder gegeneinander gewachsen. Oder wie sagt man es nochmal? Auf Augenhöhe vielleicht? Ja, ja. Genau wie in den Viertelfinalen und den Achtelfinalen es schon der Fall war. Die Münze muss einfach richtig fallen. Also beziehungsweise, nee, der Würfel muss einfach richtig rollen. Also man muss Glück haben, will er das. Anfänglich wollte der Trainer nichts über Lionel Messi sagen, in Klammer ein Zitat. Ich rede nicht über Teams und nicht über Individuen, aber etwas später tat er es doch. Er ist nicht umsonst Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Mehrfach ist er aber. Er ist dreimal Weltfußballer. Aber er redet von diesem Jahr wahrscheinlich. Er hat etwas extra und lässt es sehen, wenn es am meisten nötig ist oder das befürchte ich auch so ein bisschen. Die Bühne groß ist. Ja. Du sagst doch die ganze Zeit, du glaubst dran, dass Holland gewinnt. Ich glaube auch daran, dass Holland gewinnt, aber der Angel Di Maria, der kann ja wohl nicht spielen. Das ist schon mal für euch ist das schon mal sehr, sehr gut, weil der eigentlich eine gute WM bisher gespielt hat und auch in einer grundsätzlichen guten Form auch bei Real Madrid war. Aber Lionel Messi, das Da bin ich mal gespannt. Achte mal morgen auf Lionel Messi. Du hast ja wahrscheinlich nicht so viel Primera Division dieses Jahr geguckt. Also spanische Liga. Doch, gucke ich eigentlich immer jedes Spiel. Ja, das habe ich mir gedacht. Und Lionel Messi ist ein absolutes Phänomen. Ich persönlich mag ihn ja überhaupt nicht, weil der hat eine Körpersprache, die geht mir tierisch auf den Sack. Der läuft eigentlich gar nicht. Der geht nur auf dem Spielfeld, aber wenn er merkt, oh, jetzt könnte was passieren, dann explodiert der Typ wahnsinnig schnell. Ballbehandlung ist so perfekt wie, weiß ich nicht, sonst wahrscheinlich nur noch Cristiano Ronaldo sie hat. Und Ayen Rom selbstverständlich. Und das ist wirklich ein Phänomen, der Typ. Achte mal bitte morgen verstärkt auf Lionel Messi. Der Typ läuft, geht normal nur übers Spielfeld, und wenn er denkt, es könnte wirklich was passieren, dann startet der Typ durch. Aber das ist das Ding. Den siehst du höchstwahrscheinlich 70 Minuten im Spiel nicht, aber dann auf einmal schlänzt er das Ding irgendwie ins Tor, und dann wird's immer gefährlich. Also ich hätte an eurer Stelle wirklich Angst ein bisschen vor dem, auch wenn man natürlich immer sagt, man soll nicht sich irgendwie abhängig beim Gegner von einem Spieler machen, aber bei dem, in dem Fall ist es schon eine Ausnahme. Also den kannst also, wenn du auch jetzt Finale wäre, ja? Ja. Und so unsportlich, wie es im Fußball zugeht, ja? Warum? Ja. Geht man nicht hin? Und tritt den um. Genau. Ja, das ist die einzige Gefahr ist. Hey, da ist mein alter Freund, ja? Mein alter Kumpel Winfried Schäfer gerade bei Markus Lanz zu Gast sehe ich. Der hat mich im Auto nach Hause gefahren, ja? Wollte ich nur mal sagen. Ja. Ich bin also drin im Fußball. Ich bin nicht nur so ein Experte, der so tut. Ich kenne die Jungs auch alle. Mhm. Vor allem die hochaktuellen im Weltfußball mit agierenden Winnie Schäfer. Er ist Trainer bei Jamaika. Ja, die sind ja ganz gefährlich. Die wurden deswegen zur WM nicht zugelassen, weil man gesagt hat, das ist unfair. Ja, der baut da ja auch erst was auf. Das suchen wir natürlich auch mal. Also frage ich mich gerade, ob Winfried Schäfer sich die Haare, die wahrscheinlich schon grau sind, so weißgelb färbt, damit sie so. Das ist, glaube ich, einfach nur Zigarettenrauch, der sich festgesetzt hat. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass der raucht, ehrlich gesagt. Meinst du nicht? Nee. Ich glaube. Der hat doch auch so eine leicht poröse Haut im Gesicht. Nee. Nee? Der Winnie Schäfer, wenn du guckst, wie alt er ist, finde ich, hat der geradezu eine Babyhaut. Siehst du es gerade? Nein, ich sehe es gerade. Also, wenn du es sehen würdest, würdest du sich sofort entschuldigen. Weil er hat wirklich, also, ohne Scheiß, Babyhaut, also wirklich. Also, ich, bis auf die beiden Falten, die durch seinen ernsten Blick zwischen seinen Augen auf der Stirn sind, sehe ich keine Falte. Glatt. Also ich bin jetzt gerade auch schon am Überlegen, ob der vielleicht sogar geliftet ist. So eine tadellose Haut hat der. Makellos. Ob er bei Botox-Bäcker irgendwie mal sich hat weiterempfehlen lassen oder so. Also bei diesen Lobeshymnen werde ich mir selbstverständlich die Ausgabe morgen in der Mediathek nochmal angucken. Wer ist noch sonst in der Runde? Kennt man da also, noch? Also alter Schwede. Ist das? Da ist ein Typ in der Runde. Jetzt Christian Ziege. Alter, der, das ist der schlimmste Mensch der Welt. Ey, aber hallo. Und der sieht so aus, als hätte er jetzt echt mal 8 erlebnisreiche Jahre auf dem Frankfurter Drogenstrich hinter sich. Also der sieht richtig, also verlebt. Er hat so einen Proletentoaster versucht glatt zu bügeln. Und neben ihm sitzt, heißt der nicht sogar, nicht Waldemar Hartmann, sondern wie heißt dieser Vollspacken, der früher immer die internationalen Spiele gemacht hat, kommentiert hat. Marcel Reif könnte, ich glaube, es ist Marcel Reif. Kannst du nicht nebenbei mal ZDF einschalten? Meine Güte, das ich habe jetzt hier nur Internet gerade in meinem Büro und ich möchte die Leitung nicht schon ohnehin strapazieren. Ich werde mir, wir so können ja gerne noch eine Sonne. Blöder Typ, der das so ein bisschen redet, wie heißt denn der nochmal? Der hat die kommentiert, die Länderspiele, die internationalen. Du meinst bestimmt. Braune Haare, er ist nicht dick, er ist eher dünn. Ja. Hat so zurückgekämmte Haare und ist immer sehr schlecht gekleidet. Geschmacklos, aber Jackett und so. Und aber du musst dir mal Christian Ziege anhören. Das Optische ist schon der Knaller, aber wenn du ihn hörst, das ist der Wahnsinn. Also da wird ja des Öfteren zu so Spezialrunden, Fußballrunden eingeladen, und er ist rhetorisch nicht in der Lage, irgendwas darzubieten, und das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also der Typ ist wirklich, auch wenn der eine Bayern-Vergangenheit hat, das ist eine absolute Katastrophe. Aber ich hätte jetzt ja sofort diesen Podcast abgebrochen und gesagt, ich guck's mir an, wenn ja. mein Held Mario Basler der Drive gewesen wäre. Ja, Mario Basler ist großartig, der sich ja regelmäßig immer noch dazu auskotzt, wie scheiße das Internet hat. Da kann sich ja jeder eintragen und dann einen Scheiß quatschen. Es ist großartig. Super. Ja, das ist also das, was die, das, was die bei sanft genau. und sorgfältig da immer, ich meine Frau, ich gehe in die Disco, schmeiß da ein Glas rüber, ich gehe rüber, sag noch einmal und du kriegst eine geklebt, ja. ich zurück, Frau, blutige Fies, geh rüber, knalle Meine. Der hat jetzt eine YouTube-Show, ne? Echt? Ja. Ach, ich dachte, der hat einen Channel. Ja, da würde er wahrscheinlich auch was publizieren. Naja, eine Show, das klingt so, als würde er sagen, hallo, ich bin der Mario Basler, ich habe jetzt hier eine Show und mein erster Gast ist. Aber ich glaube, er hat wahrscheinlich irgendwelche Fußballausschnitte von sich, die er auf dem Channel macht und die man anklickt und da verdient er damit. Ich werde mir, glaube ich, mal im Zuge dieses Podcasts, wenn ich ihn mir mal angucken, den Channel zumindest, ob es dann wirklich eine Show ist. Also mich würde stark überraschen, wenn es keine Show also, ist. Also pass auf, wer könnte das sein, der früher kommentiert hat? Waldemar Hartmann ist der kleine Dicke, oder? Der auf einmal keinen Schnauze hat, den man aber ja, irgendwie vermisst. Ja, genau. Ja. Und also, wer meinst du gerade? Marcel Reif? Oder wie? Wie hieß der? Marcel Reif, ja. Warte. Du lässt ja gar keine Ruhe, du bist ja fast schon getrieben, möchte ich ja fast schon sagen. Nein, ist es nicht. Ist es nicht? Komm. Wer kann es nicht? Hast du jetzt den Namen gelesen oder was? Nee, ich habe ihn eingetippt und habe Marcel Reif gesehen auf Google. Und dann habe ich gedacht, okay, der ist es nicht. Wer könnte es noch sein? Viel schlimmer. Marcel Reif ist ein Sympathiegeschoss gegen die hier sitzen haben. Du hast mir jetzt die einzigen Assets, die dieser Mensch hat, ist schlecht gekleidet und braune Haare. Das ist schon wirklich. Das trifft auf jeden Deutschen zu, klar. Das ist. Mann. Thomas Helmer. Willst du mich verarschen? Ein Kommentator, nicht ein Co-Kommentator, sondern einer, der so im Alleingang früher in Italien irgendwo dann saß. In Italien hat der, Italia 90 hat der meines Erachtens moderiert. Jetzt komm, bitte, Ricky. Das müssen wir noch vor. Hast du gerade Ricky zu mir gesagt? Ja. Auch ich hab mal kurz einen schwachen Moment. Chris. Ich. Komm. Ich weiß, ich bin doch selbst gerade am Googlen. Oh Mann, die zeigen immer wieder diesen weinenden Jungen. Das bricht mir ein bisschen ins Herz. Anushka Renzi? Nein. Anushka, ist das überhaupt ein Männername? Ich weiß es nicht. Michael Spreng? Ich habe hier gerade den Cast von der Folge heute. Nee. Wir haben sie denn über den Haufen geworfen? Vielleicht ist es auch eine Wiederholung. Nee, ist es nicht. Marcel Spreng? Nein, weiter. Die haben diesen Lorenzo Horst Volldepp da, ich habe ja schon gesagt, Christian Ziegen und Michael Schäfer sind da. Wer ist denn Michael Schäfer habe ich gerade gesagt? Winnie Schäfer, genau. Ich mache den Fernseher jetzt an, ich mache jetzt hier so einen Stream an. Genau, mach das. Und du bist schuld, wenn hier wieder nichts läuft. Ja, nee, aber das muss sein, ja? Der Entertainment Faktor, wenn man jetzt nicht wir ist, ja? Ja. Diesen Podcast zu hören, gegen null. Deswegen erzähl mal irgendwas, wann hast du das letzte Mal gefickt? Guck, und alle sind wieder voll dabei. Ja, das stimmt. Ja. Bei mir hängt. Ich glaube. So, links, neben Markus Lanz, wer sitzt da? Mein Internet, oder ich weiß nicht, woran es liegt, ist so rabiat schlecht. So, jetzt habe ich hier einen Stream am Laufen. Also so. Dieses Thema, das jetzt kommen bei mir gerade Highlights. Ja, der ist halt langsamer, der Stream. Aber danach kommt die Runde wieder und dann direkt neben Markus Lanz. Ich kann mir fast vorstellen, dass für so einen Average-Podcast-Hörer diese Situation gerade sich zieht. Aber ich glaube, man muss natürlich auch sagen, auch die Hörer sind jetzt auf einer Art das Reise. Das ist eine gewagte These. Aber die Hörer, die wollen jetzt auch wissen, wen ich meine. Wahrscheinlich Gerd Rubenbauer ist das. Genau. Das ist ja Gerd Rubenbauer. Ja, eben. Und Janaina Zarella, das sind doch alle meine ganzen Buddies. Eben. Aber was ich wirklich sagen muss, ich gucke ja nur im Holländischen, höre ja aber sehr viel, dass dieser Bellareti oder so, was ist das überhaupt für ein Name? Der ist ja irgendwie geborener Brasilianer. Ach so. Ach, deswegen darf er es überhaupt oder so. Der muss ja so schlecht sein. Ich habe auch kam auf irgendeine Seite, wo nur Zitate von ihm waren, wo ich dachte, alter Schwede. Und das war nach dem zweiten Spiel oder so. Und da war es schon eine Ansammlung von Dümmlichkeiten, wo man denkt, alter Schwede. Ja, ich bin auch ein wenig gegen Bellareti geturnt. Ich habe nach dem ersten Spiel, glaube ich schon, nach dem ersten Spiel, was ich zu Hause geguckt habe, da kann man Gott sei Dank beim ZDF die Tonspur ändern. Und dann kann man auf die normale Tonspur, also die ist dann weg, man hört da nicht mehrere Stimmen, sondern man kann den Radiokommentar einfach drauflegen. Aber was ich nicht verstehe, warum nicht einfach 20 alternative Tonspuren, wo man auch so Leute hat, die nichts mit Fußball zu tun haben und dann. Ja, so dazu kannst du ja dann auf marcelisreif.de gehen. Da echt? Kann jeder broadcasten, wie er will, und über Fußballspiele reden, während sie live laufen, ja. Ja, aber ich will's ja über den Fernseher mit dem Sound des Stadions haben. Marktlücke, mein Freund. Marktlücke, mein Freund. Ja, was weiß ich, dass dann Nils Ruf und Boris Becker sich das Spiel angucken. Würde ich Geld für zahlen. Ja, siehste, Marktlücke, mein Freund. Ja. ZDF, kommt her, ich verkaufe euch die Idee. Absolut, absolut. Ich habe keine Infrastruktur dafür, mir nichts Technisches ausgedacht, aber die Idee alleine, die ja nicht schützbar ist, die könnt ihr mir abkaufen für 1 Million. Ja, für 1 Million. Haben wir jetzt eigentlich schon herausgefunden, wer deiner Meinung nach im Finale steht, neben Deutschland? Naja, ich gehe trotzdem davon aus, dass Holland es macht. Und dann ist die Frage, wird es so ein Spiel wie heute oder wird es ein ganz, ganz unattraktives Spiel? Weil, wenn man ganz ehrlich ist, Finalspiele sind ja meistens die allerunattraktivsten, weil alle Schiss haben. Dachte ich aber heute auch. Ja, das ich habe heute auch gedacht, dass es. Nee, ich weiß gar nicht. Ich habe mir gar nicht vorgestellt, genau wie das Spiel ablaufen würde. Ich habe nicht erwartet natürlich, dass es so ein Kracher war. Und ich habe auch erwartet, dass es eher so ein Ding wie Frankreich ist, ja, gegen Frankreich, dass es so ein recht torloses Spiel wird. Aber ich hatte eigentlich vor allem Angst, dass wir einen reinbekommen. Glaubst du denn morgen, das wird ein attraktives Spiel? Ich nämlich nicht. Nee, ich glaube auch nicht, dass es. Ich bin ja die Deutschen nicht. Wie kann es dann attraktiv sein? Aber nein, ich kann mir vorstellen, dass der Robben und die Jungs so heiß sind, dass das doch ein ziemliches Granate wird. Und wenn nicht, dann hoffe ich zumindest immer, dass das so ein bisschen, und das ist jetzt sehr unsportlich von mir, aber dass es so ein bisschen Action gibt, so dass dann irgendwie so wie bei UFC manchmal so, dass man so ein Schienbein in eine Richtung sich biegen sieht, wo man weiß, da ist doch gar kein Gelenk. Dass irgendwelche Art, dann irgendeine kleine Massenschlägerei und oder dass mal einer dem Schiri eine schallert oder so. Sowas birgt darüber unterhält man sich dann auch noch in 10 Jahren. Ja. Einfach nur so ein 2-1 oder so, da vergisst man. Aber so ein bisschen Spektakel. Sind denn dafür aber die Protagonisten für geschaffen? Ich meine, so Nigel de Jong. Wir haben guten Kung-Fu-Kämpfer, eben, Nigel de Jong. Ja. Aber ansonsten. Ansonsten wird der Krüll von der Bank geholt, nur um sich zu schlagen. Ja. Das sagt der Schiri dann, hä, aber ihr habt doch schon Torwart. Warum nimmst du jetzt den Robben raus vom Grill? Und dann sagt der von Kral, wirst schon sehen, du Fotze. Und dann geht's so richtig aufs Maul. Dann wird der Krüll so richtig so Köpfe, den Messi, den wird der unter den Arm nehmen und also hochheben, um ihn unter den Arm zu nehmen. Ja. Und dann so mit Anlauf mit dem Kopf gegen Pfosten. So ein toter Spieler wäre auch mal wieder was. Mal wieder was? Es gab mal den einen, der hat seine Zunge verschluckt irgendwie. Ja, ich wollte es jetzt nicht ansprechen. Und ein Herzinfarkt passiert auch dann. Oder und vielleicht noch einer, um diesen deutschen Torwart noch ins Spiel zu bringen, der so erschüttert ist, dass er irgendwie das Eigentor geschossen hat, dass er noch auf dem Platz sich umbringt. Eigentlich dachte ich ja, dass die Brasilianer heute spätestens nach dem 6:0 erschossen werden auf dem Spielfeld. Aber ja, ich habe, weißt du, was ich auch gedacht habe? Ja. Wenn jetzt, als der Müller da sich mit dem Dante war's, ne, so angelegt hat, ja, Was der Dante? Ja, es war, merkwürdigerweise war es so. Ja, also, oder der Dante sich mit ihm oder wie auch immer. Da habe ich gedacht, das sind ja eigentlich Kumpels. Wenn jetzt es körperlich wird, ja, oder jetzt so ein Völler Reikart-mäßiges Ding losgeht, also wo es so richtig dirty wird, dann hätte ich aber echt Schiss als deutscher Spieler, dass dann irgendwie die Dämme brechen vom Stadion und eine Massenschlägerei gibt, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Und dann hätte ich aber mit einem Grinsen im Gesicht mir Popcorn geholt. Nein. da hatte ich habe auch zu meiner Schwiegermutter, die hier mit mir geguckt hat, habe ich gesagt, wenn ich in dem Stadion da jetzt wäre, als Deutschland-Fan, ich hätte Schiss. Und zwar hätte ich Schiss, sobald das Spiel zu Ende ist und dieses sichere Ei von Stadion, ja, wo überall Ordner und was weiß ich sind, dann in die Straßen in dieser, ich weiß ja nicht mal, was für eine Stadt das ist. Belo Horizonte. Ja, geht ja von der Zunge runter, kennt man ja. Eine der großen Namen der geläufigen brasilianischen Städte. Belo Horizonte. Das heißt bestimmt schöner Horizont. Ach echt? Auch meinst du, wollte ich einen Joke machen, dass ich was ganz anderes sag und du dann musst mir es kaputt machen. Nein, aber ich dachte... Übel schon mal für unser Ding dann. Ja, genau. Auf jeden Fall, ich hätte Schiss dann. Weißt du, dann gehst du raus und über auf den Straßen werden Brasilien-Flaggen verbrannt und die Meute tobt und der Frust. Weißt du, die haben die ganze Zeit, haben die gedacht, hey, so ein Dreck hier, unsere Straßenkinder werden so mit dem Besen praktisch in die Ecke geschoben. Ja. Wir müssen unsere Läden schließen. Wir kriegen keinen Cent ab, aber wir werden Weltmeister und wir werden Party machen, es wird ein Riesenspaß. Und selbst das wurde ihnen jetzt genommen. Und jetzt kann der Frust sich endlich kanalisieren und ein Ventil ist da. Und dann kommt eben dieser mondgesichtige Typ im Deutschland-Trikot um die Ecke und biegt in die Straße ein. Der wollte ich in dem Moment aber nicht sein. Was macht man? Willst du denn hinaus? Ich hätte das. Ich habe einfach nur auf nirgendwo, weil ich komme zu einer großen Conclusion und deswegen wurde Lady Di von der Queen Mom gekillt. Nein, ich will überhaupt nichts drauf. Ich habe einfach nur gedacht, dass ich mir heute gedacht habe, Alterle, ich hätte im Stadion jetzt Schiss gehabt. Ja, absolut. Absolut. Gerade in so einem Land wie Brasilien, das hört sich jetzt mal ein bisschen despektierlich an, aber könnte man sich schon vorstellen, dass da mal ein bisschen persönlich wird. Es gab mal eine Situation, da war die WWE, diese Catch Federation, ne? Da war die in Belo Horizonte, ich weiß nicht, wahrscheinlich war es Rio. Da waren sie und hatten da eine Show und da hat ein Bösewicht, ein böser Catcher, hat eine brasilianische Flagge genommen, hat die auf den Boden gelegt und ist da drauf rumgestampft. Und daraufhin ist der in den Knast gewandert. Was? Ja. In Brasilien muss das wohl wirklich was ganz Besonderes sein, irgendwie für sein Land sich zu erheben. Deswegen heulen ja auch die ganzen brasilianischen Fußballer. Aber dann ist es natürlich eine ganz schön arge Geste, wenn brasilianische Flaggen verbrannt werden von Brasilianern. Ja. Jetzt, aber das ist ja mal eine Geschichte. Die gibt uns ja gerade Gesprächsstoff für eine weitere Stunde. Also, jetzt mal ernsthaft, bei einer Wrestling-Show, wo man weiß, dass alles, und demnächst wird der Iron Sheik oder wie der hieß, der wird in Knast gebracht, weil er eindeutig was mit Terrorismus zu tun hat oder was. Ja, in Amerika. Genau. Der ist jetzt so, ja, tut mir leid, wie hieß denn der? Hieß der Iron Sheik? Ja, Iron Sheik ist der. Genau, der Iron Sheik, der sitzt jetzt, kommt dann Nachrichten in Guantanamo Bay, weil er hat damals ganz deutlich auf der Bühne gesagt, I hate America. Ja, und wir haben sogar noch Footage davon. Genau, ey, jetzt mal ernsthaft, alter Schwede, und wie lange saß der, also eine Nacht oder so richtig so? Ich glaube eine Nacht, bis dann, man musste sich da richtig irgendwie einschalten vom US-amerikanischen Konsulat und so, dass das eigentlich nur eine Art Theateraufführung war, sage ich jetzt damit mal. Damit er böse ist und das Publikum dann für den guten Root genau, sozusagen. Genau. Alter. Ja. Du hast ja richtig Anekdoten am Start, Mensch, du Chris. Es ist ja unglaublich. Aber ich frag mich, ich meine das ernst, das war jetzt ganz ernst gemeint. Ich muss mal kurz aufs Spiegel checken, ob man schon die ersten brennenden Städte sieht, irgendwo fotomäßig. Ich habe jetzt kurz, habe ich schon gedacht, ja, aber das ist dann nur ein Bild Eskalation in Nahost, der Raketenkrieg kehrt zurück nach Israel. Also Schön, dass du Israel mit so einem leichten Lachen aus. Nein. Ich hatte gedacht, Alter, die Fahne war auf in Brasilien. Aber es ist nur eine israelische Rakete. Und brennt schon eine Stadt? Also. Nee, ich sehe nichts. Bisschen enttäuschend, ne? Nein. Also wir sind diese Folge alles mit einem Augenzwinkern. Ich möchte weder, dass sich ein Spieler auf dem Feld verletzt, noch möchte ich irgendwelche Gelenke im Schienbein morgen sehen, noch möchte ich Ausschreitungen. Mhm. Das Einzige, was Wahrheit war, ist, dass der Mesut Özil eine 5 kriegt. Und dass mir der Junge leid getan hat, der geweint hat. Der hat mir wirklich leid getan. Jetzt mal kurz off-topic, weil da war ich zu faul, es in unseren Facebook-Chat reinzuschreiben. Was haben denn die Bitmap-Brothers gemacht? Xenon 2 zum Beispiel. Denn das ist ja gar... Was ist das? Ich finde sogar wahrscheinlich, dass die sind richtig... Kadaver haben sie noch gemacht. Kadaver? Das Spiel. Kenn ich nicht. Man merkt einfach, ja, Xenon. Kennst du noch den Xenon? Das Spiel? Mit dem geilen Soundtrack, diesem Bomb the Bass. Kein Witz, ich hab's auf meinem Amiga gehabt und ich hab dieses Xenon, manchmal, weil ich einfach gute Musik hören wollte, habe ich manchmal dieses Xenon eingelegt und gespielt, einfach nur um die Musik zu hören. Weil das war irgend so ein englisches, für damalige Verhältnisse ein unheimlich fetziges Hauslied, irgendwie so Bomb the Bass oder irgendwas, und es war der Knüller. Aber Bitmap Brothers waren echt richtig, richtig, richtig gut. Also ich kann dir mal sagen, ich bin nämlich gerade auf unserer Namensliste. Mhm. Und ich muss ich ganz ehrlich sagen, um das jetzt mal hier kurz, wo ich dich schon mal an der Kandare habe, Da muss ich jetzt mal, der Felix hat ja im Prinzip durch die Blume hat er mich beleidigt und hat sich dann auf homoerotischer Ebene sich dann wieder eingeschleimt. Aber nein. Das stimmt schon, dass es negativ besetzt ist. Es ist schon negativ, das habe ich dann auch gemerkt, ja. Es stimmt, aber Zockzecken, das ist zu radikal. Ist es auch. Ich wollte einfach nur eine Alliteration bringen, mir ist auf die Schnelligste mit Z eingefallen. Aber wolltest du noch was anderes zu meinen wirklich famosen Vorschlägen sagen? Zu deinen famosen Vorschlägen, ich finde Modulmassaker. Ja, weiß nicht, ein bisschen radikal, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das so jetzt in den Mainstream jetzt unbedingt, weil wir wollen ja damit auch richtig ins Fernsehen, ne? So habe ich das richtig verstanden. Genau. Joystick Junction. Ich glaube, nach 2 Bier könnte ich den Namen meines Podcasts dann gar nicht mehr. Nee, genau. Deswegen finde ich die Duddle Dudes, sehr cool. Ja. Und irgendwas anderes fand ich auch noch cool. Wo ist denn die Liste? Ja, in unserer Facebook-Unterhaltung. Ja, aber ich habe wieder inzwischen 200 Mit Boobies, da habe ich mir gedacht, vielleicht ein bisschen zu verniedlicht. Aber ich muss sagen, die Duddle Dudes, die finde ich gut. Die finde ich gut. Ja, warte kurz, jetzt habe ich sie auch. Wollte nicht Felix eigentlich, wenn er zu Hause angekommen ist, uns seine großartige Liste schicken? Spiele-Sponks finde ich eigentlich auch gut. Teletypen ist ein bisschen zu nichts sagen. Sowas vergisst man eher. Mhm. Ich denke, die Duddle Dudes kann man sich merken. Ja. Pixel Peeps ist wieder so eine Frage. Und wie schreibt man's? Die, was meinst du? Was hast du gesagt? Pixel Peeps. Pixel Peeps. Ja, also Peeps, P-E-E-P-S. Aber guck, genau das Problem, was wir jetzt haben, hätten dann auch die Konsolen-Kasper, finde ich auch super. Was für ein Scheiß ich mir da mal eben aus der hohlen Hand geschissen habe. Spiele Sponks. Also man merkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also die Vorbereitungen, die laufen auf Hochtouren, kann man fast sagen. Also sind wirklich am Break-Even-Point jetzt fast schon angekommen. Also das Brainstorming, das ist schon ein unfassbarer Sturm in unseren Gehirn, dass man eigentlich das gar nicht mehr in Worte fassen kann. Aber es geht schon voran, oder? Ja, es geht voran. Der Witz ist, ich habe total vergessen, dass wir im letzten Podcast auch darüber gesprochen haben. Haben wir das? Ja, scheinbar. Und schreibt mich irgendeiner an und sagt, ja, ich find's voll cool, dass du mit dem Felix und Chris so einen Game-Podcast machen wollt. Und ich so, woher weißt du das denn? Weil ich den selber gar nicht so, ich kenne ihn halt von Facebook und so. Und auch da schreiben wir uns nicht täglich oder so. Und hat er gemeint, ja, im letzten, oder war es im Leitmotiv? Leitmedium. Leitkultur. Im Leitmotiv. Ja, Roman, ich weiß nicht, ob das, ob du das da gesagt hast. Nee, doch, Ricky, ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Aber nein, man merkt echt, es ist fucking. Aber eigentlich bin ich noch fit und eigentlich bin ich immer noch begeistert. Hast du dir Schäfers glatte Haut noch angeguckt, oder hast du es schon wieder weggemacht? Ja, es gab zwar keine Gegenschussaufnahme. Ich konnte ihn zwar nur in der kompletten Runde sehen, aber ich war von seiner Haut. Jetzt sieht man ihn groß und dann muss sagen Babyhaut. Also das ist jetzt wirklich so. Das klingt jetzt vielleicht falsch, aber das ist so einer dieser etwas älteren Männer, den ich gerne mal auf die Backe küssen würde. So ein Papakuss. Ja. Meinst du, Winnie Schäfer lässt sich noch Dreadlocks flechten, jetzt wo er in Jamaika wohnt? Ich habe gehört, dass er abends, wenn er sich die Nägel geschnitten hat und nachdem seine Frau ihm eingeblasen hat, dass er immer so in den Schamhaaren so kleine Dreadlocks ja, sich so dreht und dann zu seiner Frau sagt, na, was sagst du mal, Rastaman? Dieser eine argentinische Spieler, der hat einen so eine Locke. Kennst du den? So einen Rattenschwanz. Der hat ganz abrasierte Haare, aber eine oh ja, ist mir aufgefallen. Da habe ich gedacht, was für ein Blödsinn, habe ich gedacht. Der will nur auffallen. Ja, das so, ist wirklich. Was willst du auch machen als Fußballspieler? Tattoos gibt's, Irokesenschnitt ist schon wieder, machst dich eigentlich schon wieder lächerlich, wenn du das noch sportest. Aber irgendwas Beschissenes musst du dir einfallen lassen. Und dann hat er gedacht, ich habe was gefunden. Und das ist ein fucking Attention Whore. Also damit kann ich mich ja gar nicht identifizieren. Ach, ich find's eigentlich cool, dass die Fußballer nicht mehr so aussehen wie als ich jung war. Als ich mal für den Winnie die ganzen Karlsruher Jungs da gezeichnet habe, ich habe sehr viel Bleistift für Nackenschmutz und Oberlippen Bremsen verschwendet. Oberlippenbremsen? Du? Nein, was? Als ich die gezeichnet habe, die ganzen Karlsruher Spieler, da waren ein deutlich zu hoher Anteil an Haaren am Hinterkopf und so lockige, die so an der Seite so hinter den Ohren rausgequollen sind, so eine Nackenpracht und Oberlippenbärte. Mhm. Schnauzer. Also und so sahen Fußballer früher aus, so richtig so geil Rudi Völler-Style. Und zwar wirklich massig. Es gibt so ganze, auf Facebook letztens wieder gesehen, in so Panini-Alben, so ganze komplette Mannschaften, die alle einen Fokuhila hatten und alle einen Oberlippenbart. Also so komplett vom Keeper bis zum Stürmer. Mach doch mal einen Teddy in diesem Design. Ja, kommt bestimmt super an. Ja, den Fokuhila-Teddy. Halt mal, pass mal auf. Ich glaube, dass ich mal so einen Rudi Völler-Teddy gemacht habe. Ich habe nämlich mal, das war ein Mario-Teddy. Der sah ein bisschen aus wie ein Rudi Völler. Ey, das habe ich heute gelesen, dass dieser unsägliche Bob Hoskin Mario-Film, ne? Da gab es wohl eine Szene, die war auch gedreht mit Bowser auf der Brooklyn Bridge. Hast du davon gehört? Nee. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich mich drauf gefreut. Und die ist rausrationalisiert worden vom Studio, weil sie gesagt haben, das ist Quatsch. Aber das wäre ja eigentlich nochmal eine schöne, in Anführungsstrichen, Brücke zum Spiel geworden. Weißt du, weil Bowser ja auch immer von der Brücke in die Lava fällt. Und ich weiß nicht. Ich habe den Film nie gesehen. Der muss du hast den Film nie gesehen? Nee, weil er so, oder ich habe ihn wahrscheinlich, nee, ich habe ihn in stellenweise gesehen, habe gedacht, boah, hey, das ist ja so weit weg von dem, was ist auch einfach kein Thema, wo man, ist so ähnlich wie von Tetris einen Film machen, das ist einfach, was willst du da machen? Und das auch mit Realfiguren, meine ich, dass der da einigermaßen irgendwie rüberkommt. Blödsinn. Ist wahr. Ich hab ihn als kleines Kind im Kino damals gesehen. Oh Gott. Naja, da war ich, wie alt kam der Film ins Kino? Ja, aber noch, da hast du trotzdem gedacht, eigentlich ein Scheißfilm. Wäre ich lieber in Didi und die Rache der Enterbten gegangen, oder? Höchstwahrscheinlich. Oder hätten wir noch eine Antenna-Kassette aufgelegt, aber da war ich 6 oder so. Okay. Also da war ich. Antenna fand ich übrigens immer scheiße. Warum? Weil ich einfach cool war und die Coolen, die Mutigen, die haben John Sinclair gehört. Das war aber schon echt, das war aber spooky. Eben, das war so richtig tough. Oder die Boyband der Jungermittler TKKG. Die habe ich ja nie gehört. Ich habe ja, auch nie die drei Fragezeichen. Ich weiß, du warst, okay, ich wollte gerade sagen, weil ich habe TKG gehört, weil ich es einfach geil fand, so Willi, der Dicke und der Nerd. Ja. Es war wie so eine Beugung für jeden was, für jede Identifikationsfigur. Für mich den Tarzan, das war der sportliche, coole, der attraktive, mit dem konnte ich mich am besten identifizieren, der die Gabi hatte. Und der Witz ist, die Intelligenten und so, ja, war ich ja leider nicht, die haben dann gesagt, TKKG, ich höre nur drei Fragezeichen. Leider beides nie. Ich habe auch nie Bibi Blocksberg. Und nee, das habe ich auch nicht gehört. Du bist ja auch kein Mädchen. Das hört man nicht. Naja, also wenn ich in meine Childhood denke, viele Bros haben das gehört. Ja, aber die Bros musst du halt mal angucken, ob die immer noch Bros sind. Oder ob die inzwischen die 10.000 Euro in Russland investiert haben, um sich eine Fotze schneidern zu lassen. aber jetzt mal ernsthaft, Bibi Blocksberg, obwohl vielleicht doch, haben wahrscheinlich doch bei mir auch welche gehört. Aber das waren dann welche, die eine Schwester hatten. Denk mal drauf, na, wahrscheinlich haben deine Bros auch eine Schwester gehabt. Und das ist wahrscheinlich. Zwischen hat Bibi es auch aufgegeben, im männlichen Zielpublikum zu graben. Und deswegen gibt es auch nur noch Bibi und Tina. Und Bibi und Tina. Auf Amadeus und Sabrina. Ey, du bist ja richtig fit. Woher ich bin einfach nur in der Popkultur, bin ich einfach unfassbar intellektuell aufgestellt. Und wie kommt es dann, dass du trotzdem über die Kinderhörspielkultur so gut Bescheid weißt? Das hat ja mit Popkultur mal so gar nichts zu tun. Weil es Sonntagmorgens im Fernsehen kommt und da gehst du dann gerade ins Bett, stößt dir so den Weg frei zwischen den Bierflaschen, die noch so rumstehen und denkst, oh scheiße, schon wieder Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina, ich muss ins Bett. Komm, die werden doch bei dir im Haushalt gehört, die Kassetten. Ja, natürlich. Ich habe meiner Tochter eine DVD gekauft und was auch ganz groß im Kurs ist, ist Willi will's wissen. Allein schon für den Alliterationstitel gibt's ja schon mal einen Oscar. Willi will's wissen, das ist aber, glaube ich, eine Realgeschichte von so einem Klugscheißer, ne? Ja, also ein Typ, der halt rumrennt und einen auf Peter lustig macht und so, heute gehe ich mal in den Wald und hier bin ich mit dem Fred und der Fred zeigt mir jetzt, wie er Borkenkäfer findet. Ah, Fred, komm mal mit. Und dann sagt der Fred so, ja, das ist ja Borkenkäfer und so, bohrt mal ins Holz und dann kommt der dann raus. Und dann sagt der Willi, und wie macht der Borkenkäfer das genau? Ja, der Borkenkäfer, der ist... So gehen die Folgen ab, aber mit ganz verschiedenen Sachen. Gibt's der Löwenzahn noch? Löwenzahn gibt's auch, aber, und jetzt kommt die Enttäuschung, Peter Lustig ist nicht mehr mit am Start. Das macht jetzt so ein anderer. Und wahrscheinlich macht das genauso gut wie der Peter Lustig, aber deswegen alleine findet man es natürlich schon scheiße, wenn man Peter Lustig kannte, von dem ich mal gehört habe, dass er total das Arschloch wäre. Total das Gegenteil von dem, wie er sich gibt, keine Kinder mag und im Porsche vorfährt, kokst, Tiere quält. Und wusstest du, dass der dicke Nachbar von Peter Lustig die Synchronisationsstimme von Samuel L. Jackson ist? Alter Schwede. Ich habe letztens, ja, zum Thema Synchronisationsstimmen, ja. Habe ich wieder gedacht, alter Schwede, es ist echt ein Skandal eigentlich, dass es das noch gibt. Weil ich habe den, eigentlich mittelprächtigen Film, aber dann doch irgendwie sehr unterhaltsam. Welchen denn? Weil er von den Schauspielern lebt. Ich muss viel vorschießen, damit ich nicht sage, oh mein Gott. Weil er von den Schauspielern lebt und der Chemie, die haben. Und da passiert ganz viel in der Stimme. Habe ich den deutschen Trailer aus Versehen gesehen von 22 Jump Street. Und da ist mir bei dem Trailer schon schlecht geworden, weil wirklich weder Jonah Hill noch Channing Tatum auch nur ansatzweise so eine Stimme haben, wie sie in Wirklichkeit haben. Und da habe ich gedacht, die Leute in Deutschland denken echt Jonah Hill, also für die hat Jonah Hill also diese Stimme. Und da gleich schon in dem Trailer sind zwei Gags untergegangen, weil sie sich nicht übersetzen ließen. Da habe ich gedacht, es ist so eine Tragödie. Ich mochte den ersten Teil sehr. Ich war völlig überrascht. Ich fand auch den Cameo von, wie heißt er noch? Jack Sparrow? Wie heißt denn? Das gibt's doch gar nicht. Liegt an der Uhrzeit? Viertel es liegt eindeutig. Wir vergessen unsere Namen schon und was wir hier überhaupt machen. Ja. Ich kann mich erinnern, dass in 21 Jump Street Brie Larson, Dave Franco, Jonah Hill, Channing Tatum, Ice Cube mitgespielt haben. Wie der wahrscheinlich berühmteste Schauspieler auf diesem Planeten heißt. Das ist ja auch gar nicht mehr so wichtig, oder? Nee, ist es auch nicht. Es wissen ja alle, wenn du Jack Sparrow sagst. dass du meinst. Aber Johnny Depp heißt er. Mann. Ich fand das ganz schön, wie er dann Spoiler dann erschossen wurde. Das fand ich echt ganz schön. Ich fand den ersten Teil toll und ich freue mich auch auf den zweiten, muss ich sagen. Hab aber da den deutschen Trailer noch nicht gesehen, nur den Original-Trailer. Ja, guck dir auch den Film im Original an. Mochtest du den ersten nicht? Doch. Ich mochte den ersten schon, aber auch wegen Jonah Hill eigentlich und auch Channing Tatum, wie er da spielt. Und im zweiten gibt's auch ein paar Sachen, die echt lustig sind. Der Witz ist, da ich ja diese Kino umsonst Karte habe, ja, und manchmal freie Tage habe oder nichts zu tun habe. Und momentan mache ich ja diese Auktion, die ihr übrigens alle auf facebook.com/teddiesinspace Teddies mit Doppel-D-I-E-S alles zusammengeschrieben, auch mitbieten könnt, um Kunst von mir zu kaufen. Wir haben es gemacht. Der Werbeblock. Du hast keine. Ach so, stimmt, ja, sogar, klar, deine Freundin. Ja. Und auf jeden Fall dann bin ich immer mittags fertig mit Kunst verpacken und alles. Und dann denke ich so, und jetzt, was machst du jetzt mit deinem Künstlerleben? Und es ist anstrengend übrigens, ja. Ich muss jeden Tag echt 16 Adressen oder so. Und da muss ich genau gucken, welcher Teddy gehört wohin. Und da muss ich für jeden Teddy, ich weiß nicht, ob du deinen schon bekommen hast oder ihr euren. Nein, sie hat aber ihn noch nicht bekommen. Ich von Hand, bastel ich. Ich habe so bei so einem Transportunternehmen, Verpackungsunternehmen, bestelle ich mir so große Kartonplatten und dann schneide ich ja mit so Falzkanten und allem, schneide ich die Kartons selber zurecht, ja, damit die genau sich um das Bild schmiegen. Dadurch ist es nämlich am stabilsten. Das sind Erfahrungswerte, die ich gemacht habe. Ja. Und wenn ich dann fertig bin und total Dings, denke ich so, was machst du jetzt mit deinem Leben? So ab 12 Uhr hast du jetzt hart genug gearbeitet. Dann gehe ich in die Stadt und gehe ins Kino und es lief gerade nichts Neues. Oder es lief so dann erst um 17 Uhr und dann muss ich dann die Kinder polen. Da habe ich gedacht, gehst halt einfach ein zweites Mal in 22 Jump Street. Und selbst beim zweiten Mal habe ich gedacht, es sind einfach ein paar geile Gags drin. Und gerade die Chemie zwischen den beiden Schauspielern ist einfach cool. Ich mag aber auch dieses Channing Tatum-Gebäsche nicht. Ich habe gegen den echt nichts. Diesen Jupiter Ascending, da geht der mir schon jetzt tierisch auf die Nüsse, der ja auch irgendwie um ein Jahr verschoben wurde oder ein halbes. Ja, der wird aber so. Der wird nichts, ne? Aber auch wieder die Wachowski-Brüder gemacht, ne? Ja, Geschwister inzwischen. Geschwister inzwischen, ja. Aber ich verstehe gar nicht, was man gegen Channing Tatum hat. Ich kann's insofern nachvollziehen. Felix hat es mal gesagt, dass das so ein typisch American Meathead ist. Und damit hat er recht. Ja, ich glaube, er spielt den ja auch öfter und auch gerade in 22 Jumps. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass er was Sympathisches hat. Aber ich bin fest davon überzeugt, sofern man das sagen kann, dass er auch in Wirklichkeit so ein bisschen nicht einer ist, der jetzt, den man jetzt den ganzen Tag, wenn man bei ihm anruft, er sagt, oh, Entschuldigung, ich lese gerade so ein gutes Buch. Ja. Weißt du, das glaube ich eben nicht. Und ich glaube auch wirklich, dass er so in der Highschool wahrscheinlich wirklich so der Footballspieler war, den alle cool fanden. Mhm. Und er auch wahrscheinlich so die Kleineren gebullied hat. Aber ich finde ihn sympathisch. Und zwar, ich weiß, ich muss gerade nachdenken, seit welchem Film ich ihn sympathisch finde. Aber er hat auf jeden Fall noch vor 21 Jump Street in irgendeinem Film mitgespielt, wo ich ihn sausympathisch fand. Aber Jonah Hill, ich habe mir gestern zum vierten Mal Wolf of Wall Street angeguckt, ist momentan echt ein Garant. Ich weiß gar nicht, ob seit 22 Jump Street ist endlich mal wieder so eine Komödie, die nicht zu albern ist, aber trotzdem cool. Wie eine dieser Komödien, ja, die so ein bisschen albern sind, aber trotzdem sehr, sehr geil, die für mich inzwischen immer mehr zum Evergreen, umso öfter ich sie sehe, umso mehr denke ich, Gold ist oh fuck, es ist einfach zu spät. Starsky & Hutch. Mhm. Mit Ben Stiller und unglaubliches Ding. Da gibt's einfach keine Szene, die nicht cool ist. Muss man auch auf Englisch sehen, aber Starsky & Hutch ist the best. Finde ich fast. Ich habe gestern, weil jetzt geht ja so ein bisschen, oder ich habe das Gefühl, mit wem man irgendwie spricht oder welchen Podcast man hört, man muss jetzt auch asiatische Filme original gucken. Ich hasse ja Untertitel, ich hasse ja Lesen. Ich lese zwar Bücher, aber ich hasse Untertitel lesen, weil mein Gehirn nicht dafür ausgelegt ist, zu lesen und dabei noch mitzubekommen, was hinter der Schrift passiert. Deswegen habe ich gestern Nacht mir Ong Bak Next Generation angeguckt. Ich möchte bitte keinen Kommentar zu dem Film. Er ist aber nicht japanisch, aber gut. Er ist koreanisch. Genau. Ich habe aber auch asiatisch gesagt. Ah ja, stimmt, Entschuldigung. Und das ist, da wieselt man sich ja immer schön mit raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hört bei mir die Liebe zum Film auf. Da gucke ich den auf Deutsch. Ja, ich finde, am Anfang war ich auch so. Gerade als ich nach Holland kam, habe ich gesagt, nee, ja, aber französische Filme und italienische Filme und ja, so, die gucke ich mir lieber auf Deutsch an. Aber wenn man sich einmal richtig dran gewöhnt hat, an den Sound und die Weichheit des Klangs einer Stimme, die ja, im Raum ja, ja, aufgenommen wird, dann ist es echt ein Schmerz im Arsche, ja, ja, um sich das in einer anderen Sprache anzugucken. Das Einzige, wo ich es akzeptiere, sind Animationsfilme. Weil da zwar auch viel von den Schauspielern mit der Stimme gemacht wird, aber auch die ordnen sich einer Figur unter und von daher ist das alles okay. Aber ich, ich weiß, ich war heute beim Japaner mit einem Freund von mir und der hat immer so geil Japanisch, der kann so ein paar Sätze, die klingen so akzentfrei, dass ich mich immer totlachen muss. Und der Typ ist auch sehr cool. Ich will nicht zu viel über den Preis geben, aber seine Eltern sind beide riesige Celebrities in Holland gewesen. Und er hat mir eine geile Geschichte erzählt heute, wo ich beim Abendessen nochmal anfangen musste, drüber zu lachen, weil er erzählt hat, dass wir haben über so. Philipp, es hat sich zerrissen, muss man leider so sagen. Bei der ist wahrscheinlich besten Anekdote. Kit zu prellen. Und er wollte rausrennen und dann hat er kurz innegehalten und gesagt, kennst du das, wenn so ein Vogel immer wieder gegen eine Fensterscheibe fliegt? Weil er nämlich rausgerannt ist und in seinem angesoffenen Zustand ist er zweimal gegen denselben Spiegel gerannt und dann einfach umgefallen, weil er dachte, es wäre der Ausgang. Und er so hektisch diese Entscheidung getroffen hat, wegzurennen. Und wenn man ihn kennt, ist es wahrscheinlich auch lustig. Ist er davon ausgegangen, dass die Vögel auch alle betrunken waren? Nee, aber er ist auf jeden Fall, hat der Besitzer hat lachen müssen und war deswegen nicht ganz so sauer, weil er nicht hat, was sein Plan war. Was war der letzte Film, den du gesehen hast? Aktuell? 22 Jump Street oder was? Nee, den habe ich ja wieder gesehen. Der letzte Film, den ich gesehen habe, ist Ohrlochs Geheimen gewesen. Ein Film über Coming-of-Age-Film, ein holländischer. Und Orient the Blind Forest ist auch eine Coming-of-Age-Story. Habe ich gelernt. Ah, okay, cool. Ja. Du bereitest dich schon vor. Ich bereite mich schon vor. Was habe ich davor gesehen? Alles, was momentan im Kino läuft eigentlich. Rausgegangen bin ich nach... Das ist ja nicht viel. Ach Gott, ich bin nach einer Dreiviertelstunde aus Transformers gegangen. War wieder die Situation, dass ich nichts zu tun hatte und gedacht habe, ach, jetzt verpisst du dich mal in die Stadt und guck's mal und es lief Transformers, obwohl ich mich eigentlich weigere. Ich habe den dritten schon geschafft, nicht zu gucken. Ja. Und aber dann habe ich gedacht, gehst du mal rein und nach dreiviertel Stunden habe ich gedacht, so, jetzt ist auch mal wieder gut. Und ich bin nach 15 Minuten aus Walking on Sunshine gelaufen. Das ist so ein Musical mit 80er-Jahre-Hits. Ich bin ja ein Kind der 80er, aber so schlecht englische Schauspieler, die Bezeichnung Schauspieler nicht verdienen, dass ich gedacht habe, nee. Und dann hat die TUS, die mich ja inzwischen kennt, die im Kino arbeitet, also alle kennen mich, die im Kino arbeiten, weil ich bin dieser Typ, wo sich wahrscheinlich immer fragen, was arbeitet der eigentlich? Der kommt ja fast jeden Tag hier hin. Die hat gemeint, hat mich schon gewundert, dass du in den Film gegangen bist. Und ich habe mir noch verkniffen zu sagen, dass ich Mamma Mia total cool fand, weil ich irgendwie so ein Guilty Pleasure habe. Der mit Pierce Brosnan? Mit ABBA. Ja, genau, der. Ja. Weil ich ABBA cool fand, bin ich mit meiner Frau reingegangen, mit lauter Omas saßen wir im Kino. Ja. Den habe ich irgendwie voll genießen können. Da habe ich mich einfach hingegeben. Oh, jetzt kommt gerade ein Foto von Olli Kahn und Winnie Schäfer damals Back in the Day. Ah, Back in the Day beim KSC, ne? Ja. Ich war bei dem Spiel, ne? Ich weiß es. Im Prinzip bist du der Entdecker von Olli Kahn. Nee, ja, ich bin im Grunde der Erzeuger von Olli Kahn. Ah, dann gehen wir doch so weit, ja. Eine Frage habe ich noch. Hast du Boyhood gesehen? Nein, will ich unbedingt sehen. Hab aber vom Memo gehört, dass er nur gut ist, mehr nicht. Aber Joe habe ich gesehen. Joe habe ich noch gesehen letzte Woche. Den fand ich richtig gut. Erklär mich auf. Auch Coming of Age. Das ist doch nicht so ein Cage-Ding? Nee. Doch, genau. Aber bei Nicolas Cage muss man immer vorsichtig sein, weil Nicolas Cage zwischendrin immer Granaten abliefert, wie Bad Lieutenant zum Beispiel, den er mit Herzog gedreht hat, dessen Hammerfilm ist. Wild at Heart. Hast du auch so schockiert, dass Werner Herzog, welcher Film war das? In diesem Tom Cruise-Film, Jack Ryan? Nee, da hat er mitgespielt als Bösewicht. Ich weiß, hab ich gesehen. Ich war schockiert, ich möchte ihn nicht vor der Kamera sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, war auch, hat er bestimmt nachher auch gedacht, dass es keine gute Idee war. Aber hast du Bad Lieutenant gesehen? Selbstverständlich. Wie war der das Quote nochmal mit der Dancing Soul? Ja, das war so geil, die Szene. Aber Joe ist ein sehr ernsthafter Dramafilm mit dem, wenn ich mich nicht täusche, demselben Kind, was in diesem Coming-of-Age-Film mit Matthew McConaughey von letztem Jahr auch mitgespielt hat, die Hauptrolle. Der Junge. Wie hieß der nochmal? Weißt du, wie ich nicht meine? Nein. So zwei Jungs, so eine Insel bei sich im du meinst, habe ich erst vor einem Monat oder so gesehen, wo das Boot im Baum hängt, ne? Genau. Und der Typ spielt die Hauptrolle. Und Matt heißt der, Matt, M-U-D. Genau, Matt, genau. Und in dem Joe spielt er auch so Südstaaten, White Trash-Szenario, Vater ist übler Alki und ja. Joe ist so ein bisschen sein Mentor und Joe ist aber selber total durch, was er cool passt für Nicolas Cage und ist so ein bisschen der Einäugige unter den Blinden, weil alle ziemlich crazy sind, aber er macht ein paar Moves, die echt sehr geil sind. Mit einem Hund macht er was, er hat so einen Hund auch, aber ist auch ein kranker Film, aber ist ein schöner Film. Jetzt nicht so ein Feel-Good-Movie? Nee, kein Feel-Good-Movie. Gutes Drama. Schön, den werde ich mir jetzt mal auf meine Love-Film-Liste setzen, denn ich bin ja, glaube ich, einer der letzten. Läuft jetzt gerade im Kino erst von da. Ach so. Ich dachte, den hättest du irgendwie zu Hause auf Netflix oder sowas. Weil du Nee, habe ich. Ach, wenn ich jetzt noch anfange, was ich alles sonst sehe, dann sind wir ja noch in der Woche da. Ich habe gerade zu Hause diesen Joseph Gordon-Levitt-Film. Mysterious Skin aus 2004, 2005 zu Hause. Kennst du den? Das ist so der, wenn du gerade trinkst, sagt mir das, ich rede noch mal kurz weiter. Und Nee, trink. Ja? Ich bin gerade überlegen, ich muss tierisch pissen. Und da habe ich neben mir diese kleine Sprudelflasche gesehen. Hab gedacht, es wär ein bisschen schade, wenn ich jetzt den ganzen Sprudel verdünnen würde mit Pisse. Und dann soll ich zumindest doch vorher trinken, bevor ich das mache. Ja. Aber was wolltest du über Joseph Gordon-Levitt? Kenne ich den? Mysterious Skin? Mysterious? Ich kannte ihn auch nicht, den Film. Hab ihn mir jetzt mal auf meine Liste gesetzt. Soll dieser der Breakthrough-Movie von Levitt sein. Und eigentlich ist sein bester Film, Mysterious Skin. Nie von gehört, ja. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich kann dir nichts dazu sagen. Ich hab ihn zu Hause gerade. Okay. Und werde ihn mir heute höchstwahrscheinlich nicht mehr angucken, denn wir haben es sage und schreibe 2 Uhr, Philipp. Wollen wir vielleicht unsere Off-Topic-Anekdoten eventuell auf einen anderen Tag verlegen? Was machst du denn da gerade? Oh, Mann! Ja, red weiter. Ich warte, weil so ein plätscherndes Geräusch, ich weiß gar nicht, wo man das alles assoziieren kann. Philipp, im Prinzip können wir jetzt dann doch durchstarten. Du bist wieder entleert. Ja, ich bin wieder voll. Ich habe das Fenster auf Kipp gemacht und wir können durchstarten. Nein. Möchtest du was zu deiner Aktion gerade noch erzählen? Im Grunde ist es ja eine alte Tradition. Sprich die für sich. Ist es eine alte Happy Day Tradition, die wir mal eingeführt haben, dass man jegliche Schamgrenze ablegt. Und jetzt habe ich auch ein bisschen einen Tabu gebrochen, weil ich das jetzt auch in einem Fremdpodcast gemacht habe. Was ich eigentlich krass finde, aber das ist mir ja schon mal bei Rikis, ich weiß nicht, wie dieser Podcast, also bei so einem Wrestling-Podcast, das auch gerne mal, also dass ihr zumindest kein Problem damit habt, wenn es thematisch irgendwie mal ein bisschen abweicht. Nein, Reds heißt der Podcast, den wir früher gemacht haben. Genau. Ja. Und was ich jetzt aber interessant und lustig finde, ist, dass wir leider diese lange Stelle hatten mit Gerd Rubenbauer. Ja. Und wahrscheinlich da, dass alles, was wir jetzt machen und mit Begeisterung drüber reden, wahrscheinlich ein Mensch hört. Und zwar derjenige, der irgendwie mit 200 Kilometer pro Stunde irgendwo am Steuer ist und irgendwie den Podcast nicht ausschalten kann. Oh, ja, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, diese ganze Fußballscheiße von am Anfang könnten wir wegschneiden oder weglassen und eigentlich nur den Teil nehmen, wo wir richtig Spaß hatten und in Flaschen gepisst haben. Genau, obwohl du dem Hörer ja noch schuldig bist. Ich habe das gemacht. In Flaschen gepisst. In Flaschen gepisst. Ja, ich bin mir, mein Payoff was kommt da noch. Was macht denn Joggen bei dir? Ich kann dir sagen. Ich war heute joggen. Ich kann nicht mehr. Also heute fängt's an, dass ich einigermaßen wieder gehen kann, ohne dass man denkt, ich bin schwerstbehindert. Wie meinst du das? Ich bin letzte Woche bin ich normal gelaufen, also dreimal oder so oder viermal 10 Kilometer. Und am Samstag wollte ich unbedingt bei so einem Training mitmachen. Und zwar gibt's hier so einen Laden, der heißt Run Today, und die machen einmal in der Woche ein kostenloses Training, wo man halt um 9:30 Samstagmorgens kommt. Mhm. Und der Typ, der da arbeitet, den finde ich irgendwie einen saucoolen Typen. So einen kleinen Man-Crush habe ich an den, weil der ist so, der wie so ein Flummi, voll durchtrainiert, voll schlank, komplett zutätowiert und hat schon alle möglichen 100 Kilometer und 60 Kilometer Läufe mitgemacht und ist halt fit wie ein Turnschuh. Und der hat das Training gemacht. Und der hat mir vorher, haben wir schon öfter drüber gehabt, und das ist halt ein Training nicht für Long Distance, weil das mache ich ja mal selber, sondern um Schnelligkeit zu erlangen. Sprich Intervall- und Sprinttraining. Ja. Und da ich natürlich auch mir keine Blöße geben wollte, habe ich mich da so verausgabt, dass ich hat um den halben Park rum, hat er so eine Strecke gemacht und hat gesagt, ich stehe hinten, wenn ich pfeife, sprintet ihr so schnell ihr könnt los und ich rufe laut eure Zeit und die müsst ihr euch merken. Und ich bin, ohne Scheiß, ich habe nicht gewusst, dass ich so gut sprinten kann, weil ich in dieser Gruppe recht weit hinten gestartet bin, weil ich erst dachte, alle sprinten einzeln, weil ich nicht kapiert habe, dass er einfach die Zeit einfach durchzählt und wenn man ihm vorbeirennt, merkt man sich halt die Nummer, die er gerade gesagt hat. Und war etwas verwirrt am Anfang. Dann bin ich echt an allen vorbei und bin als Zweiter bei 16 Sekunden bei dem Typen angekommen und kam mir vor wie Usain Bolt. Wirklich mit eingezogenem Arsch und Dinger und so richtig voll durchgelaufen. Bist du auch nur auf den Zehenspitzen gelaufen? Ja, wahrscheinlich, weil bei so Sprinten, da läufst du ja, da rollst du ja nicht mehr ab. Ja. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt machen wir dasselbe nochmal, selber Startpunkt, und ihr müsst versuchen, wieder diese Zeit zu schaffen, ist dann aber einfach 20 Meter weiter gelaufen. Sprich, die Strecke hat sich 20 Meter verlängert, aber wir sollten in derselben Zeit. Dann hab ich gedacht, das was ja eigentlich erstmal paradox klingt. Ja, und da habe ich gedacht, das schaffe ich. Und ich hab's geschafft. Echt? Ja, ja. Wie und groß danach bist du denn? Ist ja noch, was? Wie groß du bist? 1,87. Ach doch, so groß. Ja, wieso? Nee, ich da, weil wenn man irgendwie dann doch dann zu groß ist und nicht unbedingt extremst muskulös und athletisch gebaut ist, dann hat man doch einen Nachteil, oder? Weiß ich nicht. Aber da ich bin ja zum Glück muskulös und athletisch gebaut. Inzwischen, einigermaßen. Ich habe doch kürzlich hier ein Foto, das hast du natürlich auch nicht gelesen, sonst hättest du das. Ja, wahrscheinlich bei Facebook, oder? Ja. Nee, da bin ich nicht so aktiv. Da kaufe ich nur Bilder. Aber da ist ein Foto von mir, ein recht aktuelles. Da muss man natürlich an den 200 da kannst du mich mal in voller Pracht sehen. Naja, auf jeden Fall, ich schicke dir das mal kurz auf Skype. Ja. Da musst du nur, warte. Da. Aber untenrum bist du da auch frei auf dem Bild, oder? Nee, auf jeden Fall bin ich dann gab es noch so Intervall, andere Trainings mit zwischendrin Joggen und Liegestützen und was weiß ich. Und ich habe danach gekotzt. Nach diesem Intervalltraining. Und danach wurden noch 5 Kilometer gejoggt. Ich hatte mir meinen Kopf gesetzt, am Tag drauf, trotz dieses Sprint- und Intervalltrainings, noch 21 Kilometer Lauf mitzumachen. Mhm. Und ich bin am nächsten Tag, konnte ich erst kaum aus meinem Bett aufstehen. Ich musste mich echt so rollen und seitlich und ganz vorsichtig, weil mir so viele Muskeln wehgetan haben. Okay. Und eben diese Sprintmuskeln und diese komischen Übungen, diese Squats und lauter so ein Scheiß, das mache ich ja. Habe ich im Winter gemacht, um meine Beine fit zu halten, wenn ich weniger gejoggt bin. Aber habe ich ewig nicht mehr gemacht. Und ich habe so übelste Schmerzen an manchen Stellen gehabt. Im Arsch habe ich extreme Schmerzen gehabt. Und in den Oberschenkeln und, ja. Dass ich kaum laufen konnte. Und ich dachte, ich probiere es trotzdem. Mir wird bestimmt meine Muskeln durchbluten, bestimmt beim Joggen. Und das Schlimme war aber, dass dieser 21-Kilometer-Lauf aus 3-Kilometer-Runden bestand. Sprich, ich hätte 7-mal diese beschissene Runde durch den Wald rennen müssen, um die 21 Kilometer zu schaffen. Und ich habe nach 2 Runden habe ich gedacht, vergiss es. Ich konnte kaum zum Start gehen. Und da wurde dieses Foto gemacht, was ich dir gerade verlinkt habe. Ja. So fett bin ich doch nicht, oder? Nein, du sahst doch vor allen Dingen zum Zeitpunkt des Fotos auch noch sehr fit aus. Ich finde, im Gesicht siehst du immer bei den Leuten, wie im Arsch die wirklich sind. Ja, aber das war ja noch vorm Lauf. Naja, klar, aber das war ja nach deinem Powertraining, ja, oder? Ja, klar, aber ich meine, da wird ein Foto auf mich gerichtet, da gucke ich dann natürlich kurz so, als hätte ich Eisbein, aber ich habe echt Schmerzen gehabt. Und diese 6 Kilometer, die waren sowas wie der Sargnagel. Danach habe ich echt am nächsten Tag, also gestern war wirklich nur, ich konnte nur mit lautem mich hinsetzen oder aufsetzen oder was weiß ich. Von daher habe ich mir heute und gestern Ruhetag vorgeschrieben und guck mal morgen, wie es wird, weil ich habe Angst, ich will mich ja auch nicht verletzen, aber ich will ja fit bleiben. Wie viel bist du denn gelaufen? Ich bin heute einmal 5,6 Kilometer gelaufen, Pause, und dann noch einmal 4 Kilometer. Ja, aber warum machst du da zwei? Wie lang war die Pause? Wie lang war die Pause? Also die Pause ist bei mir gehen. Wie lange? Oh, das ist schwer. Also 45 Sekunden eine Minute. Ja, warte, warum zerteilst du das dann? Ich zerteile das so. Ich fühle mich von Lauf zu Lauf, habe ich extreme Gefühlsschwankungen. Nicht emotional, sondern... Nein, aber ich meine, warum sagst du dann, warum sagst du nicht, ich bin 10 Kilometer gelaufen? Nur weil du kurz 45 Sekunden gegangen bist, das darf man doch bei einem Lauf machen. Ja, lass es eine Minute gewesen sein, das macht den Kohl auch nicht fertig. Nee, lass es 2 Minuten gewesen sein. Ist ja trotzdem, bist du dann 10 Kilometer gelaufen und nicht, ich bin einmal 5 und dann einmal 4, das ist ja Blödsinn. Gut, wenn du es eigentlich schon, aber mein Ziel ist es am Stück irgendwann mal 10 Kilometer zu laufen. Aber das schaffe ich. Ich heute hatte ich das erste Mal das Gefühl nach 5,6 Kilometer, mir war kotzübel. Ja, aber dann läufst du zu schnell. Dann läufst du wie schnell läufst du denn? Ich brauche für einen Kilometer circa 6 Minuten. Okay, aber dann ist es vielleicht noch zu schnell. Der Witz ist, du musst, wenn du 10 Kilometer schaffen willst, pass auf, ich tue jetzt so, als wäre ich der absolute Durchblicker, aber ich habe immerhin inzwischen, glaube ich, echt 6 Bücher gelesen zum Thema Joggen. Ja. Und habe jetzt auch noch den Trainer, der mir das auch beigebracht hat. Du musst, um Kondition zu bekommen, geht's nicht darum, überhaupt 0,0, wie schnell du läufst, sondern einfach nur, wie lange du deine Muskeln mit Sauerstoff versorgen kannst. Das sieht für mich aus. Deshalb kannst du, 6 Minuten ist vielleicht dann fast schon für dich, wenn du erst anfängst und noch keine 10 Kilometer geschafft hast bis jetzt, das entnehme ich deiner Formulierung, ist vielleicht 6 Minuten 30 das Tempo. Es geht ganz gemütlich. Sowieso, wenn du anfängst, dass du denkst, du musst kotzen oder dir geht die Pumpe oder was weiß ich, dann läufst du schon zu schnell. Das kommt ganz von alleine, dass du dann irgendwann die 10 laufen kannst. Und zwar sollte es so sein, dass du dabei nicht denkst, du stirbst oder du... So sieht's aus. Ich habe das vor, oder so zumindest laufe ich aktuell, dass wenn ich ankomme bei mir zu Hause, ich mich gut fühle. Eben. Und deswegen glaube ich, dass du morgen so die 10 Kilometer easy an einem Stück durchlaufen kannst, wenn du einfach einen Gang runter machst. Ich laufe ja morgen nicht. Ich laufe nur alle 2 Tage. Okay, aber alle 2 Tage ist dann übermorgen ist schon mal ein sehr gute Dings. Und was noch als Tipp, schreib dich für einen 10-Kilometer-Lauf ein in 2 Monaten oder so. Wenn du Lauf auf Runner's World, gibt's auch im Deutschen, runnersworld.de, gibt's so einen Laufkalender oder sowas. Ja, ich habe ja einen bei Runtastic, da habe ich ja auch. Nee, und da gibt's jeden Lauf, der in Deutschland ist. Und 100% sind in deiner Gegend jedes Wochenende mit 5 Minuten oder 10 Minuten Autofahrt ist ein 10-Kilometer-Lauf in 3 Wochen zum Beispiel. Mhm. Einschreiben, hingehen, weil dann hast du ein Ziel und die 10 Kilometer schaffst du, wenn du jetzt 5, irgendwas, kurze Gehpause und dann 4,6, ja, dann schaffst du den 10-Kilometer-Lauf sowieso. Und selbst wenn du kurz mal zwischendrin läufst, wenn du wüsstest, wie viele Leute ich überholt habe, die kurz gegangen sind, das ist überhaupt kein Problem. Ja, wie gesagt, ich mache da auch irgendwie kein Wettrennen mit irgendwem oder hab da auch kein Battle mit irgendwas, sondern ich laufe einfach so weit, wie ich kann oder so gut, wie ich kann. Und mein grobes Ziel ist es einfach mal 10 Kilometer am Stück zu laufen. Und wenn du natürlich sagst, man sollte sich dann langzeitmäßig dann schon mal in so einen 10-Kilometer-Lauf eintragen, dann hat man ja schon im Prinzip so einen Ansporn. Aber voll. Aktuell laufe ich so, dass ich mich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat steigere und dann gucke, wann ich irgendwann mal meine 10 Kilometer schaffe. Ja, aber das wird bald sein. Also ich trieze mich da nicht, oder ich? Klar, aber wenn du jetzt schon nur eine Minute oder lass es selbst 3 Minuten sein, ja, Gehpause hast und danach gleich die 4,6 laufen kannst, dann hast du einfach deinen Puls zu hoch gezogen. Und deswegen kannst du einfach das nächste Mal, musst du dich zwingen, praktisch ganz gemütlich, und dann wirst du vielleicht sogar 15 schaffen, weißt du? Also da bin ich fest von überzeugt, dass du jetzt wahrscheinlich schon auf dem Fitnesslevel bist, um 10 zu laufen, wenn du einfach nur langsamer läufst. Der Ricky, der zäumt ja den Gaul auch von hinten auf, der läuft ja, zumindest hat er das gesagt, die unglaubliche, ja, ja. Zeit von irgendwie 4,30 pro Kilometer. Ja, aber schafft dann die 10 Kilometer, hat er ganz lange nicht geschafft. Und das ist natürlich eigentlich zumindest nach allen Büchern die falsche Herangehensweise, dass man voll sprintet und dann immer über pro Woche immer mal einen Kilometer dranhängt, sondern es ist eher so, dass man das Tempo anpasst an die Ausdauer irgendwann. Aber da habe ich echt krassen Respekt vor, was der für ein Tempo läuft. Und er behauptet ja, Ich sage das übrigens alles, formuliere ich so, weil ich weiß, dass er es hören wird und dann und jetzt nicht widersprechen kann. Aber ich behaupte ja, dass es eine dreiste Lüge ist, wenn er sagt, wie 4,30. Ich laufe aber völlig locker. Also als würde ihn das nicht auspowern, weil dann würde er die 10 Kilometer easy, hätte er sie schon vor 3 Monaten geschafft, wenn er völlig locker läuft. Also er muss ja irgendwann aufgehört haben, nur weil er außer Puste war. Und er hat aber ein unglaubliches Tempo, wo ich neidisch drauf bin, weil das Beste, was ich geschafft habe bis jetzt, war 4,55 pro Kilometer auf 10 Kilometer und ohne Pausen oder irgendwelche Schummeleien. Aber da habe ich echt das Gefühl gehabt, ich bin gerannt, also gesprintet, hatte ich fast das Gefühl. Und deswegen, wie er 4,30 so als Anfänger hinkriegt, da ziehe ich echt meinen Hut. Aber er sollte trotzdem mal langsame Trainingseinheiten. Ja, aber er ist natürlich auch ein unfassbarer Heißsporn, ne? Den kannst du nicht so leicht einfangen. Ja. Ist ein Hitzkopf, kann man fast schon sagen. Das finde ich geil. Ihr habt euch ja noch nie gesehen. Ich habe ja den Ricky im Gegensatz zu dir schon gesehen. Ja. Ja. Und er ist inzwischen um einiges schlanker. Ja. Er hatte ja den Spitznamen intern, als er noch nicht so sportiv war, hatte er den internen Spitznamen Birnenhitler. Birnenhitler, weil er die Figur einer Birne hatte und. Und? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir auf Hitler gekommen sind. Einfach um ein bisschen zu beleidigen. Einfach, ja. Ja, ja, vielleicht war es auch. Und dann gibt es ja noch den Tobi. Und ja, der Tobi, also, hui. Was denn? Der macht auch Sport. Der macht Sport, der geht ins Fitnessstudio. Ja. Und der Roman und ich, wenn ich das jetzt so ausbauen darf, waren uns eigentlich fast einig, dass das mit nur Fitnessstudio nicht möglich ist, wie der aussieht. Meinst du, er nimmt Steroide noch nebenbei? Ja, aber da muss nachgeholfen werden. Also ich weiß nicht, ob es gleich Steroide sind, aber da muss das ein oder andere Pülverchen, was man nicht im Supermarkt, im Aldi kriegt, geholfen haben, weil der ist ja so, also der ist ja schon, der könnte ja wrestlen. Also der könnte ja sofort bei der WWF mitmachen. So ein Geschoss ist der. Aber was ich über Tobi weiß, geht schon seit Jahr und Tag ins Fitnessstudio. Ja, ja. Aber ich kenne auch Leute, die seit Jahr und Tag ins Fitnessstudio gehen. Und ich glaube, nein, ich will jetzt gar nichts unterstellen. Es kann ja wirklich sein. Es gibt ja immer mal Ausnahmen. Aber es gibt so eine gewisse Breite und eine gewisse Masse, wo ich mich schwer tue zu glauben, dass das einfach nur dadurch, dass man viel Sport treibt, dass man die kriegt. Also ich kenne viele Leute, die sagen, na ja, klar. Kann ja auch sein, dass er auch sagen wird, ja, logisch, ist ja, kann man, gerade bei Bodybuilding finde ich jetzt nicht, dass man es als grobe Unsportlichkeit oder Doping bezeichnen kann. Aber es würde mich auf jeden Fall nicht überraschen, wenn er sagt, ja klar, mein Gott, ein bisschen hier und da. Ist ja nicht schlimm. Oder ich habe ja mit ihm früher, er war ja hier früher auch bei 4N2L, war? Ja. Und rein menschlich ist es einfach, ist ein Goldstück, kann man sagen. Nee, klar, das hat ja gar nichts damit zu tun. Und von daher, ich weiß nicht, ich habe da noch nie was gehört, dass der irgendwie ein Pülverchen oder so nimmt. War auch mehr eine spaßige Unterstellung, aber er ist auf jeden Fall alter, der ist auf jeden Fall sehr, sehr durchtrainiert. Tobi gilt ja auch als bester Mensch der Welt. Das glaube ich sofort. Mhm. Er ist ein extremer Roman-Fan, deswegen hat er mich, habe ich nicht so viel mit ihm geredet, als er da bei dem Live-Podcast war. Aber ich war schwer beeindruckt, was für ein Schrank er ist, um es mal so zu sagen. Und ich frage mich auch immer, ich bin ja großer Fan von Pumping Iron, dem Film. Ja. Hast du den gesehen? Ja. Und ich würde schon gern mal so kurz in Tobis Körper stecken und mal kurz so die Muskeln anspannen, wie sich das wohl anfühlt. In seinem Körper, wie sich das anfühlt, wenn er die Muskeln anspannt? ich meine nicht. Nee. Meinst du, wenn Bizeps an Bizeps? Nein, dass wenn ich er wäre, so rum. Ich wäre jetzt mal kurz gerne er und dann nicht, dass ich in seinem Körper drinstecke und er die Muskeln anspannt. Ja. Das ist wahrscheinlich auch sehr attraktiv. Aber ich meine, dass ich gerne mal so dieses Feeling, weißt du, was Schwarzenegger auch beschreibt, dass es sich wie ein Orgasmus, wo er später ja in seiner Biografie sagt, das hat er nur gesagt, um zu provozieren. In Wirklichkeit wäre das natürlich Blödsinn und bla bla bla. Aber ich stelle es mir trotzdem ein cooles Gefühl vor, so einen Buddy zu haben. Ich wollte es jetzt nicht selber, also ich würde jetzt nicht auf Knopfdruck so muskulös für den Rest meines Lebens sein wollen. Warum nicht? Ja, weil ich bin eher breit gebaut auch. Also ich meine jetzt gar nicht fett, sondern einfach von der Statur her. Und ich habe mich aber immer gefühlt wie der dürre Kasper. Weil das war ich ganz früher auch. Und irgendwie bin ich in der Pubertät voll breit und stämmig und mache auch leicht Muskelmasse an. Und ich finde, ich habe sehr oft gehört von Leuten, die zu mir dann gesagt haben, dass sie, als sie mich noch nicht kannten, dass sie immer dachten, dass sie Angst vor mir hatten zum Beispiel. Oder dass sie dachten, dass ich so voll der gefährliche Schläger wäre oder was weiß ich. Ja, du warst ja früher auch Gangster-Rapper, von daher passt das schon. Nee, ich war Gangster-Rapper, war ich nie. Ich war nur Gangster. Nein. Ich war nur Rapper. Aber dass ich mich immer gefragt habe, wieso denn? So schlimm sehe ich doch nicht aus. Und deswegen, dass ich, wenn ich jetzt so einen Körper hätte, dann wird jeder sofort denken, oh, der ist bestimmt gefährlich. Weißt du? Ja, wo ich das von ja Tobi auch nicht denke. Oder meinst du, ich muss jetzt Angst haben, dass der Tobi mir eine schallert, weil ich ihn auch nur spaßeshalber verbotenen Mittelchen in Verbindung gebracht habe? Im Gegenteil, er würde sich selbst wahrscheinlich noch Vorwürfe machen, dass er vor dem Happy Day Live Podcast nicht noch 2 Monate lang kein Training gemacht hätte, um sich zu reduzieren körperlich. Also er ist so eher der Mensch, der da definitiv keine Anschuldigungen macht oder so. Es ist, wie gesagt, der beste Mensch der Welt. Wie ich das, dass ich das überhaupt schon wieder gemacht habe, das hat wieder gezeigt, wer der schlechteste Mensch ist, wenn er der beste Mensch ist. Ja, stimmt, Ricky. So eine latente Hirnmüdigkeit macht sich gerade bei mir breit. Ja, bei mir auch. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Wir haben es erst 2.22 Uhr. Ja, das letzte Mal haben wir wesentlich länger noch gepodcastet. So sieht es nämlich aus. Wir werden auch älter. Ja, jeden Tag. Jeden Tag werden wir älter. Jeden Tag. Jeden Tag. Und der einzige Mensch, dem ich zutraue, der da ein Mittel gegen findet, ist auch da wieder Tobi. Ja. Ich werde jetzt mal den Ricky hier anschreiben, dass der der Tobi, der soll mir mal ein attraktives Sixpack-Training zukommen lassen, bitte. Ich würde, das ist ein Traum, den ich übrigens noch habe. In meinem Leben einmal ein Sixpack haben. Ja, ich denke mal, da wird er nichts anderes machen als das, was du auch googeln kannst, oder? Ja, vielleicht hat er ja noch einen Tipp. Oder ein Pülverchen. Nein, aber vielleicht gibt es ja irgend so ein super effektive, wo er sagt, ja, die Kniebeugen und so, das brauchst du gar nicht machen. Da gibt es noch was wesentlich weniger anstrengend ist und doppelt so effektiv. So wie sich so Leute wie ich halt wünschen, wie es funktioniert. Was so wenig Arbeit, viel Ergebnis. Mit möglichst wenig Arbeit, viel Ergebnis. Ich glaube, da sind Pülverchen immer das Richtige. So, Philipp, ich versuche hier den Ricky irgendwie. Vielleicht ist er auch eingepennt und der Stream läuft jetzt einfach bis. Er ist mit Sicherheit eingepennt. Oder meinst du, der ist noch wach? Machst du Bubu, schreibe ich jetzt mal. Und Philipp, in diesem Zeitraum, wie solange Ricky braucht, um hier bei Skype mir zu schreiben, dass er das Outro abspielt und den Livestream beendet, würde ich sagen, bist du am Montag available? Am Montag? Ja. Ah, ihr wollt dann nicht in derselben Nacht? Nee, das Endspiel ist am Sonntag um 21 Uhr oder sowas und möglicherweise könnte das dann ein bisschen später werden. Ich muss am Montag ein bisschen früher raus als sonst, von daher ein bisschen schwierig. Okay. Dann würden wir am Montag irgendwann, weiß ich nicht, abends gegen 8 oder so. Ich kann es jetzt noch nicht hundertprozentig zusagen, aber ich glaube schon, dass ich da dabei bin. Okay, dann werde ich versuchen, die Gang zusammenzubekommen. Ricky ist jetzt auch am Start und schreibe ihm jetzt, kannst das Outro spielen. Und ich sage vielen Dank, Philipp. Es war mir wirklich eine Freude, auch wenn es ein etwas anderer 4x12er-Podcast als sonst war. Ja. Entschuldigung bei den Hörern, jetzt habt ihr endlich mal was über Fußball gelernt. So sieht es nämlich aus. Ich würde sagen, wir sind jetzt einfach ruhig. Ja. Tschüss.